Theodor Schindler. Hörspiel nach dem gleichnamigen Roman von Bernhard von Brentano. Ich bestimme hiermit das deutsche Heer und die kaiserliche Marine sind nach Maßgabe des Mobilmachungsplans für das deutsche Heer und die kaiserliche Marine kriegsbereit aufzustellen. Der 2. August 1914 wird als erster Mobilmachungstag festgesetzt. Berlin, den 1. August 1914. Wilhelm Imperator Rex, Dietmann Hollweg, Reichskanzler. Jeder nach seiner Art. Sind Sie vielleicht ein Serb oder sonst ein ausländisches Vieh? Ich bin von Mannheim. Lassen Sie mich durch. So, von Mannem. Und warum nehmen Sie nicht den Hut ab? Lassen Sie mich doch durch, bitte. Mein Gott, wie der Junge drängelt. Ich muss doch nach Hause. Nun lassen Sie mich doch durch, bitte. Es ist schon eins. Es ist nicht eins, es ist Krieg. Und auch der Serb aus Mannem kann ruhig seinen Hut runternehmen. Lassen Sie doch den Herrn. Au, Junge, du trittst mir ja auf die Füße. Ich habe nämlich eine Mittelohrentzündung, wissen Sie. Hat mir doch der Junge fast den Pompadour vom Arm gerissen. Wer war denn die Range? Na, der Leopold doch von Schindlers. Von Professor Schindler, der Jüngste. Mami? Mami? Warum kommst du so spät? Aber es ist doch Krieg, Mami. Das ist Unsinn. Wer hat dir das gesagt? Aber alle. Und sie verkaufen ja auch Extrablätter. Und ein Offizier hat vor der Germania gestanden und hat vorgelesen, dass der Kaiser in den Krieg zieht. Das ist alles Unsinn. Und Vater will wissen, warum du so spät nach Hause gekommen bist. Die Frage war unehrlich. Professor Schindler lag in seinem Arbeitszimmer, das er abgeschlossen hatte, und wütete mit Gott und der Welt gegen alle Politiker und alle Menschen und gegen den Krieg. Er hatte gar nicht gemerkt, dass Leopold spät gekommen war. Aber Frau Schindler liebte es, sich vor den Kindern hinter ihrem Mann zu verschanzen. Du weißt ganz genau, Leopold, wie Vater ist. Pünktlich und... Die Köchin kam ins Zimmer und brachte zwei Telegramme. Lies vor, ich habe meine Brille im Esszimmer gelassen. Sie setzte sich, sie war in letzter Zeit ein wenig schwer geworden. Ich will tapfer sein. Das ist von Herrn Karl. Eintreffe 4 Uhr Karl. Und das andere? Eintreffe zum Abschied 5 Uhr Ernst. Mein Gott! Also war doch Krieg. Eine halbe Stunde später schellte es laut an der Haustür. Die Köchin öffnete. Ja, grüß Gott, der Herr Karl. Grüß Gott, Therese. Und der Herr Ernst auch gleich. Und die Frau Gemahlin, küss die Hand. Wir sind doch nicht unerwartet. Das muss ich gleich der Frau sagen, dass sie beide... Die drei. Ist Mutter wohl auf? Man hörte Sporen klirren und das Geräusch von Säbeln, die auf steinernen Fliesen aufgestoßen wurden. Eine Frau! Unterdessen war Therese die Treppe zum zweiten Stock hinaufgelaufen, um Frau Schindler zu rufen. Die jungen Herren sind da, alle beide. Und die lief, so rasch sie nur konnte, die Treppe hinunter. Ernst, Karl, seid ihr da? Seid ihr zu eurer Mutter gekommen? Rief sie noch auf der Treppe. Seid ihr zu eurem Mütterchen gekommen? Wollt ihr jetzt wirklich in den Krieg ziehen? Aber Mama, ich bitte dich. Und Lilichen, bist du auch gekommen? Willst du deinen Mann begleiten? Guten Tag, Mama. Ach, Ernst, wie siehst du aus in deiner grauen Uniform? Mama. Und du, Karl, hast dir einen Bart wachsen lassen? Da muss ich lachen. Er steht ihm doch sehr gut, findest du nicht, Mama? Danke, gehorsamst, Frau Schwägerin. Kommt alle herein ins Esszimmer. Therese, rasch nicht etwas zu essen. Die Herren wollen doch noch einmal bei ihrer Mutter gut essen, ehe sie in den Krieg gehen. Die Esszimmertür fiel zu und es war wieder so still wie vorher im Haus. Nur einmal hatte der Professor die Tür seines Arbeitszimmers geöffnet und seinen Kopf hinausgesteckt. Die Haare hingen ihm ins Gesicht, die Augen waren ganz glasig und so schielte er sich eine Weile von unten heraufschauend im großen Flurspiegel an. Dann schloss er wieder die Tür. Als der kleine Leopold ins Esszimmer kam, beachtete ihn niemand. Die Brüder sagten ihm nur kurz und abwesend guten Tag. Na, Kleiner? Ernst saß zwischen seiner Mutter und seiner schönen Frau Lilli auf dem Sofa. Verstehe das gar nicht. Er trug einen sorgfältig gezogenen Scheitel, wie immer, und an seinen langen, hübschen Händen mehrere Ringe und ein schönes, goldenes Armband. Das muss doch schließlich wissen. Margarete, die Tochter des Hauses, hatte sich zu seinen Füßen auf die Erde gesetzt. Was ist da noch lange zu fragen? Karl, der älteste Sohn der Schindlers, hatte gerade begonnen, eine Rede zu halten und ging mit großen Schritten im Zimmer auf und ab. Ich nehme kein Blatt vor den Mund. Leopold wunderte sich über den blonden Bart, der zu den geschorenen Haaren des hageren Mannes nicht recht passte. Ich finde Vaters Verhalten unerhört. Wenn man hierher kommt, um sich zu verabschieden, wie man in den Tod geht. Entschuldige, dass ich dich unterbreche, mein Lieber. Aber es ist doch besser, wir lassen uns erst einmal sagen, was eigentlich geschehen ist. Bitte? Wenn du noch Erklärungen brauchst? Wenn es Mama zu sehr aufregt, könnte uns ja Tante Friederike kurz Bescheid geben. Sofort stürzte Fräulein Schindler, die schon am Vormittag von Wiesbaden herübergekommen war, in die Mitte des Zimmers. Sie war so klein, dass der lange Karl zu ihr herabschauen musste. Was ist da lange zu babbeln? An ihre Art zu reden hatte man sich in der Familie ebenso gewöhnt, wie an das grau- und schwarz gestreifte Kleid, das sie gewöhnlich trug. Er regt sich halt auf. Euer Vater, meine lieben Neffen, war all seiner Lebtag ein gescheiter Mann. Und jetzt weiß er eben, dass das kein Krieg ist, sondern eine Katastrophe für die ganze Welt. Wir wollten nur über unseren Vater sprechen. Ernst unterbrach sie, weil er Tante Friederikes Bemerkung als Beleidigung der Armee empfand. Davon spreche ich ja, lieber Ernst. Die Preußen haben diesen Krieg angefangen und ganz Deutschland wird daran zugrunde gehen. Tante Friederike. Man hat das Volk verrückt gemacht und in den Gassen schreien sie, als ob Jahrmarkt wäre. Euer Vater weiß, was kommen wird und ihr wisst es nicht, aber eines Tages werdet ihr an ihn denken. Das sage ich euch hier an diesem Tisch. Wenn wir in diesen Zeiten an uns und unsere Angehörigen denken, werden wir klein und schwach. Denken wir an unser Volk, an das Vaterland, an Gott, an alles Umfassende, so werden wir mutig und stark. Sehr richtig, mein Lieber. Ich kann verstehen, dass ihr euch aufregt. Aber ich bedauere es trotzdem beinahe, dass ich hierher gekommen bin, anstatt die Stunden des Abschieds allein mit meiner tapferen Frau zu verbringen, die jedenfalls mehr Haltung hat als ein gescheiter Politiker. Tante Friederike warf einen wütenden Blick auf Lilli, die in einem braunseidenen Kleid nach der letzten Mode eine dünne Perlenkette um den Hals sehr schön und sehr unbeweglich neben ihrem Mann saß. Sie hatte diese ihrer Ansicht nach oberflächliche Person nie leiden können. Ach, müssen wir uns denn noch beim Abschied streiten? Barmherziger Gott, ich ertrag das nicht. Mein Herr zählt das nicht aus. Habt doch Mitleid mit mir, wenn ihr keins mit eurem Vater haben wollt, der euch immer nur Gutes getan hat. Jetzt, wo dieser furchtbare Krieg gekommen ist. Dieser Krieg war notwendig, Mama, sagte Ernst. Deutschland. Er wollte weitersprechen, als sich die Salontür öffnete und Professor Schindler das Zimmer betrat. Er sah noch genauso aus wie vorhin, als er plötzlich in den Spiegel gestarrt hatte. Er trug einen grauen Cutaway. Die weißen, runden Manschetten waren auf seine Hände gerutscht. Alles schwieg. Sind die Herren Söhne gestiefelt und gesprochen? Sagte der Professor nach einer Weile und ging mit schlürfenden Schritten. 20. Jahrhundert nennt sich das. Mit schlürfenden Schritten. 20. Jahrhundert. Mit schlürfenden Schritten weiter Kultur. Ins Zimmer hinein. Er betonte die U's, dass es wie ein Heulen klang. Die Familien werden zusammengeschossen, dafür hat man sie gemacht. Jawohl, gemacht, meine Herren Söhne. Karl fand die Szene peinlich, obwohl er die Kriegsbegeisterung seines Bruders nicht teilte. Er drehte sich um, nahm eine Weinflasche vom Buffet, goss sich ein Glas voll. Trink nur, deines Vaters Niersteiner schmeckt besser als blaue Bohnen. Oder sagt man heutzutage im modernen Krieg, nicht mehr blaue Bohnen. Das geht! Karl hieb das Glas mit einem Ruck auf die Tischplatte, dass es zerbrach. Na, dann also nicht. Ernst Schindler stand auf. Auch Lilli, seine Frau, erhob sich. Dann geht man eben ohne Abschied ins Feld. Leb wohl, Mama. Theodor! Wenn du in dieser Stunde... Sie hielt ihren Sohn am Hals fest. Deine Söhne in dieser Stunde mit Hass im Herzen ziehen lässt. Sie krallte sich an Ernst fest. Dann verlasse ich mit ihnen dein Haus. Keiner in der Familie rührte sich. Margarete, die bis jetzt kein Wort gesagt hatte, hatte nur den Platz gewechselt und als Ernst aufgestanden war, sich in eine Nische zwischen zwei Schränke gedrückt. Leopold, der stumm wie die nur wenig ältere Schwester und kaum beachtet der ganzen Sache gefolgt war, sah, wie sein Vater auf einem Stuhl zusammensank. Ganz klein schien er mit einem Male. Und Leopold sah seine gelben Flecken auf den gealterten Händen deutlicher als sonst. Was tue ich denn? Plötzlich sprach er in das Schweigen der Familie hinein. Ich weiß gar nicht. Unnatürlich leise. Was man von mir will? Niemand hat mich gefragt. Da hat doch jemand vorhin von Deutschland gesprochen. Er sah sie jetzt alle an. Eigentlich zum ersten Mal, seit er gekommen war. Ich rede auch davon. Bin ich eigentlich noch Zentrumsabgeordneter oder nicht? Das frage ich mich seit Wochen, jeden Tag. Hat der Kaiser den Reichstag einberufen lassen? Mir ist nichts davon bekannt. Das heißt also, das Volk gibt es nicht mehr. Die Familie auch nicht mehr. Warum fragt uns denn keiner? Die Familie war so überrascht, dass alles, was man eben noch gesprochen hatte, wie weggewischt war. Gibt es keine Verfassung mehr? Selbst ein Junge wie Leopold konnte merken, wie sich jeder seine Gedanken machte. Seine Mutter wurde sicher erst jetzt bewusst, was in ihrem Mann seit dem Morgen dieses Tages vorging. Karl Schindler nickte mehrmals mit dem Kopf, nur Ernst wollte widersprechen. Und Lilli merkte man an, wie gern sie ihrem Schwiegervater zugestimmt hätte. Dieser Mann hat allein recht. Man sollte auf die Straße gehen, die Menschen laut anschreien, dass sie aus dem Krieg wieder Frieden machen, die Bereitwilligen um sich scharen. Man sollte irgendetwas tun, nicht hier so lächerlich verheult herumsitzen wie meine Schwiegermutter. Aber sie sagte nichts. Sie konnte gut reiten, mit Ausdauer angeln, ein wenig kochen, sich glänzend anziehen und bezaubernd lächeln. Um aber jetzt etwas sagen zu können, dazu fand sie sich zu ungebildet. So lächelte sie also. Und der Professor sah es und lächelte zurück. Denn er war auf seine elegante Schwiegertochter sehr stolz. Es hatte schon zweimal geklopft. Niemand rief herein. Da öffnete sich die Tür und ehe das Mädchen die Anmeldung vorbringen konnte, betraten drei Herren das Zimmer. Ist es erlaubt, verehrte Familie zu stören? Pfarrer Müller sprach als Erster. Ich komme mit den Kollegen, um in dieser Stunde unserem Vorbild und Führer, Ihnen, Herr Professor, ein Zeichen unserer treuen Gesinnung zu... Bei diesen Worten verbeugten sich die beiden anderen Ankömmlinge, Rechtsanwalt Dr. Laue, Vorsitzender der lokalen Zentrumspartei, und Herr Pfeiffer, ihr zweiter Vorsitzender. Es ist mir eine Ehre, in dieser Stunde, die ich eine große Stunde nennen möchte, hier in Ihrem Hause... Im Hause eines großen Parlamentariers. Schindler fuhr in die Höhe. Groß oder klein, Haus oder Hütte, was soll das? Wozu beschäftigen Sie sich seit 50 Jahren mit Politik? Diese Datierung war eine Übertreibung seines Zornes. Wenn Sie in einem solchen politischen Moment wie dem eines Krieges nichts zu sagen und nichts zu fragen wissen, bedeutet es für Sie nichts, dass die Regierung nicht den Reichstag einberief? Eine bedauerliche Unterlassung, gewiss. Aber doch keine Gefahr für die Einigkeit des Volkes. Ich meine, wir sind so einig wie nie zuvor. Einig? Ja, haben Sie das Volksblatt nicht gelesen? Herr Dr. Laue griff in die etwas ausgebuchtete Tasche seines grünen Rockes, holte die Sozialdemokratische Zeitung heraus und überreichte sie dem Pfarrer. Pfarrer Müller nahm seine Brille und las vor. Die Sozialdemokratie hat alles getan, diesen Krieg zu verhindern. Aber jetzt beherrscht uns alle nur die eine Frage, werden wir siegen? Wenn jetzt unser Land durch Russlands Blutzarismus bedroht wird, dann werden wir uns an Pflichterfüllung und Opferwilligkeit von keinem im Lande übertreffen lassen. Der Pfarrer setzte ab. Alle waren erschüttert. Bravo! Rief Ernst Schindler, aber der Professor fuhr mit einem Ruck zu ihm herum. Es war in meinem Hause. Er räusperte sich, um sich besser beherrschen zu können. Niemals üblich, etwas auf die Ansichten dieser Herren Volksverderber und Gottesleugner zu geben. Sehe keinen Grund, sie nunmehr zu achten, wo diese Leute ihre elenden Prinzipien nicht etwa geändert, sondern einfach verraten haben. Es war totenstill im Zimmer. Nur durch die offen stehenden, mit Vorhängen verhüllten Fenster des Salons hörte man jetzt den Takt marschierender Kolonnen. Leopold lief ans Fenster und schaute hinaus. Da ziehen Sie hin. Ernst Schindler schaute auf seine Uhr. Musst du gehen, mein Kind? Es ist Zeit. Und er sah seine Frau an. Lilli, wir müssen. Herr Pfeiffer fand es richtig, die Familie jetzt unter sich zu lassen und zupfte seinen Kollegen Laue am Ärmel. Ja, ich glaube... Selbstverständlich. Sofort stand Laue auf. In seinem hellgrünen, nicht gerade gut sitzenden Anzug nahm der Rechtsanwalt eine Art militärisch stramme Haltung ein. Darf ich mir erlauben, gnädige Frau? Und schmetterte dabei besonders die beiden Offiziere ansehend einige Worte ins Zimmer, die ungefähr so besagten, wenn an ihn der Ruf gelangen sollte, werde auch er fürs Vaterland zu kämpfen wissen. Dann verabschiedeten sich die Herren. Ein Bursche kam ins Zimmer und meldete, der Wagen sei vorgefahren. Lilli war aufgestanden und hielt beide Hände ihres Mannes fest. Segne deine Söhne, Theo. Alles stand auf. Während zuerst Karl, dann Ernst, dieser etwas widerstrebend, vor dem Vater niederkniete. Ich segne euch. Er sagte es so leise, dass man seine Worte kaum hören konnte. Macht es recht. Kommt wieder. Geht jetzt. Küsst eure Mutter. Er drehte sich um, ging auf die Veranda und stieg sich am Geländer festklammernd, langsam, mit zurückgeworfenem Kopf in seinen Garten hinunter. Er weinte, aber er schämte sich seiner Tränen und verbarg sie vor seiner Familie. Ende September fuhr Theodor Schindler zu Sitzungen nach Berlin. Im Reichstag ließ er sich im Lift zur Wandelhalle hinauffahren. Neben dem Restaurant stand vor einer großen Landkarte. Sehen Sie hier. Und wandte sich an einige Herren vom Zentrum. Meine Herren Kollegen. Der Abgeordnete Erzberger. Ich zeichne Ihnen hier den Durchbruchskeil ein. Als er seinen Fraktionskollegen Schindler erblickte, rief er ihn sofort an. Hören Sie doch einen Augenblick zu. Ich kann Ihnen etwas verraten und man sagt, Sie hätten auch ein wenig gute Stimmung nötig. Also sehen Sie, die Serben hier sind schon völlig aufgerollt. Es steht noch nicht in der Presse. Aber der österreichische Gesandte hat es mir gesagt und im Auswärtigen Amt haben sie es bestätigt. Schindler grüßte höflich, blieb einen Augenblick stehen und betrachtete die Karte. Abgeordneter Bassermann, Süddeutscher wie er, haben Sie die Rede Salandras gelesen? Tuschelte ihm zu, ganz bekümmert. Die Italiener werden auch noch umfallen und mehr ist nicht los mit dem bisschen Dreibund. Na, ich muss sagen, weniger hätte unsere Diplomatie nicht leisten können. Schindler stimmte ihm zu. In diesem Punkte, meine Herren, dürfen wir ganz sicher sein. Und als Erzberger jetzt von der Überlegenheit unserer Haubitzen zu sprechen anfing, ging er weiter. Er suchte seinen Freund Helmberger. Helmberger? Ja, den habe ich vorhin noch im Gespräch mit Stein von der Frankfurter Zeitung gesehen. Der alte Journalist saß in einem Clubsessel mitten in einem kleinen Privatsee von Zeitungen, die er, sobald er eine durchgesehen hatte, um sich herum auf dem Boden verstreute. Helmberger hat mich gerade verlassen, Herr Professor. Aber in einer halben Stunde werden Sie ihn im Kaiserhof treffen. Schindler dankte und wollte sich verabschieden, als Stein ihn fragte, mit wie langer Kriegsdauer er rechne. Was meinen Sie? Wie lange? Das weiß noch nicht einmal Gott. Hier sagt jeder was anderes. Bei uns zu Hause ist man pessimistisch. Das will ich Ihnen nicht verschweigen. Weihnachten sind wir wieder zu Hause. Schindler schaute den Journalisten verwundert an. Weihnachten wann? Die Tür des sozialdemokratischen Fraktionszimmers wurde aufgerissen. Der Abgeordnete Südekum und der Redakteur Fischer vom Vorwärts traten auf den Gang. Stürmten vorbei. Beide hatten rote Köpfe. Da hat's Krach gegeben. Und Stein streichelte sich das Kinn. Liebknecht soll wieder gegen die Kriegskredite aufgetreten sein. Na, da haben Sie wenigstens einen anständigen Menschen unter sich. Sagte Schindler, dem der Vorgang sonst ganz gleichgültig war. Was haben Sie gesagt? Das nennen Sie anständig? Anständig nenne ich, wenn einer 20 Jahre lang eine Sache predigt und dem 21. nicht umfällt. Schindler liebte Journalisten nicht und hatte es der verdammte Aufwiegler von der Frankfurter Zeitung nötig, hier Fragen zu stellen wie ein pommerscher Junker. Aber das ist doch Hochverrat, was der Liebknecht dieser Kerl treibt. Ich will Ihnen etwas sagen, Herr Stein. Wenn sogar ein Mann Ihres Blattes in diesen Zeiten stramm steht und nur mehr das als anständig bezeichnet, was gerade nützlich ist, sehe ich trübe in unserer Zukunft. Und damit ging er. Im Kaiserhof erhob sich Helmberger von einem Tisch, als Schindler den großen, dicht besetzten Speisesaal betrat und kam ihm ein paar Schritte entgegen. Du hast Krach mit Stein gehabt von der Frankfurter. Du musst gute Ohren haben. Er hat mit mir telefoniert, dass du kommst. Aber ich muss dich wirklich warnen, verehrter Freund. Wenn du jetzt auch noch für Liebknecht eintrittst... Ich trete doch nicht für Liebknecht ein. Ihr redet hier schon alle, als würdet ihr vom Generalstab bezahlt. Na, na, lieber Freund. Ich mach mich ja nicht zum Richter über dich. Ich wollte dich nur warnen. Helmberger, wenn ich Minister in diesem Lande wäre, aber wir sind hier ja nur die geladenen Gäste von Herrn Bethmann-Hollweg, ich würde diesen Liebknecht wahrscheinlich einsperren. Aber ich würde ihn eben so achten, wie ich seine Parteifreunde verachte, die einfach Überläufer sind. Das ist meine Meinung, die kann jeder hören, sogar die Frankfurter Zeitung. Ja, ist schon gut. Und was ist mit deinem Sohn Ernst, der im Westen steht? Ja, eben, seit 12 Tagen keine Nachricht. Obwohl die Post bei uns täglich noch 3-mal kommt. Ich fahre gleich nach Tisch ins Ministerium. Vielleicht können die mal bei der 4. Armee anfragen. Jetzt komm und iss mit mir. Kennst du Rathenau? Den habe ich dazu gebeten. Du wirst einen sehr interessanten Mann kennenlernen. Rathenau? Dachte Schindler. Ach ja, dieser reiche Industrielle. Von der AEG. Oder etwas Ähnliches. Rathenau sprach in einer merkwürdigen Art, wandte sich zwar immer an Helmberger, schien aber durchaus Schindler als Zuhörer zu meinen. Er zitierte Goethe, Briefe von Beethoven und verbreitete sich über seine Meinung, alles sei geistig. Der Tisch, das Glas, der Teller. Und den Teller hob er dabei mit beiden Händen in einer schönen, kräftigen Gebärde hoch. Als Helmberger aufstand, um ins Ministerium zu gehen, ich will mich gleich nach Ernst erkundigen, rufe dich dann an, wurde das Gespräch politisch. Können Sie mir sagen, Herr Schindler, warum wir diesen Krieg führen? Ich weiß es nämlich nicht. Der einzige Mensch, der das zu wissen scheint, ist mein Sohn Ernst. Darf ich Ihnen... Er holte ein Bündel Briefe aus seiner Tasche, setzte seinen Zwicker auf, las eine Weile und zitierte dann. Wenn ich auch überzeugt bin, dass ich im Frieden mehr für das Vaterland tun kann als im Krieg, finde ich es doch unmöglich, solche fast berechnenden Betrachtungen anzustellen. Denn das Entscheidende ist doch immer die Opferbereitschaft, nicht das, wofür das Opfer gebracht wird. Verstehen Sie das? Ich verstehe es nicht. Mit einer solchen Jugend können skrupellose Leute machen, was sie wollen. Wissen Sie, wie viel uns dieser Krieg kostet? Ich nehme an, alles. Nach meiner Berechnung 150 Milliarden. In ein paar Tagen werde ich ein paar neue Milliarden bewilligen. Jetzt muss bewilligt werden, das ist keine Frage. Aber man sollte wissen, wofür das Geld gebraucht wird und wer es in die Finger bekommt. Wir haben keine Strategen, keine Staatsmänner. Auf allen Gebieten leistet Deutschland Ausgezeichnetes in der Technik, in der Industrie, in den angewandten Wissenschaften. Dort kommen die Fähigen vorwärts. In der politischen Verwaltung ist das leider anders. Wollen Sie Reichstagsabgeordneter werden, Herr Rathenau? Den einzigen Beruf ergreifen, der in Deutschland nicht bezahlt wird? Liegt es an den fehlenden Diäten? Nicht allein, aber es zeigt, was wir sind. Nicht die Vertreter der Nation, sondern die Zuhörer der Regierung. Bismarck hat Deutschland groß gemacht und die Deutschen klein. Jetzt sind wir klein, wo wir groß sein müssten. Energisch, klug, tapfer, rücksichtslos. An der Front haben die Männer alle diese Tugenden. Und verbluten dabei. In dieser Stadt hat ein gescheiter General gelehrt, der Krieg sei eine Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln. Darum hat man bei uns sofort die wenigen Reste von Politik abgeschafft, als der Krieg ausbrach. Ich halte die Staatsform nicht für wichtig. Was ist der Kaiser? Es kommt nicht auf die Person des Monarchen an. Und die weiblichen Regenten in England, Russland und Österreich waren die besten. Franz Josef von Österreich hat noch nie eine Schlacht gewonnen, sein Land von Stufe zu Stufe heruntergewirtschaftet und ist ein vergötterter Monarch. Vielleicht wäre ein Idiot der beste König. Wenn er nur König wäre, aber nicht auch noch Diktator im Nebenberuf. Er ist Diktator, weil wir es ihm erlauben. Und wir erlauben es ihm, weil er eben Diktator ist. Sie sprechen wenigstens aus, was Sie denken. Rathenau lehnte sich in seinen Stuhl zurück. Was soll man nach Ihrer Ansicht tun? Frieden machen. Rathenau schwieg. Schindler wollte zahlen. Der Kellner trat an den Tisch und erklärte den Abgeordneten flüsternd, Herr Hellenberger habe die Rechnung schon beglichen. Wir können jetzt nicht Frieden machen, selbst wenn wir wollten. Warum nicht? Bismarck hat gesagt, er würde den Franzosen in einem neuen Krieg nach den ersten Siegen Frieden anbieten. Also, bitte mal an. Rathenau schaute sich um. Wir haben noch nicht gesiegt. Nun, mir langt's, dass wir halb Frankreich erobert haben. Rathenau holte seine Brieftasche heraus, blätterte in den Papieren und sagte nach einer Weile. Darf ich Ihnen auch etwas vorlesen? Unsere Truppen stehen 50 Kilometer vor Paris, aber wir haben in der Armee kaum noch ein Pferd, das eine andere Gangart als Schritt gehen kann. Wir haben Erfolge gehabt, aber wir haben noch nicht gesiegt. Sieg heißt Vernichtung der Widerstandskraft des Feindes. Wenn sich Millionen Heere gegenüberstehen, hat der Sieger Gefangene. Wo sind unsere Gefangenen? Einige 20.000 in der Lothringer Schlacht und da und dort noch 10.000 oder 20.000. Auch die verhältnismäßig geringe Anzahl der eroberten Geschütze zeigt mir, dass sich die Franzosen planmäßig und in voller Ordnung zurückgezogen haben. Das Schwerste steht uns noch bevor. Wer sagt das? Wer hat das geschrieben? Der Chef von Sianze, der Generaloberst von Moltke. Den hat man Gott sei Dank ja auch davon gejagt, weil er nichts gekonnt hat. Der neue Falkenhayn, das ist ein besserer Mann. Aber mittlerweile stehen wir auch nicht mehr 50 Kilometer vor Paris, sondern 250. Ja, von diesen Dingen verstehe ich nichts. Ich bin kein General. Aber an Falkenhayn glaube ich, an den Mann glaube ich einfach. Die Herren Abgeordneten sind alle zu bescheiden. Das Militärische kann jeder Mann verstehen. Und eine Schlacht ist leichter zu überblicken als eine Bilanz. Könnten Sie nicht im Reichstag Auskunft über unsere Lage verlangen? Klar, deutlich, offen, damit das Volk endlich erfährt, dass wir Krieg haben. Und nicht Sieg, noch nicht Sieg. Meine Partei würde es sich energisch verbitten, wollte ich mich plötzlich in das Militärressort eindringen. Nein, nein, das hat alles seine Ordnung, da kann der Einzelne nichts machen und das ist doch richtig. Das gäbe ja ein heilloses Durcheinander, wenn da jeder alles machen wollte. Ich kann mir denken, dass das bei Ihnen in der Industrie anders ist. Ein bisschen anders ist es bei uns. Natürlich, es handelt sich ja auch um ganz verschiedene Dinge. Jetzt quatscht er, dachte Rathenau resigniert und ist ein Esel wie alle anderen. Entschuldigen Sie mich bitte. Meine Zeit. Schindler hatte sich erhoben. Er dankte für die interessanten Ausführungen. Da ist einer Abgeordneter des Reichstages, dachte Rathenau. Aber wenn man von ihm verlangt, dass er sich erkundigen soll, wie die Dinge des Reiches eigentlich liegen, dann wird er nervös wie ein Mädchen. Diesem Volk ist nicht zu helfen, dachte Rathenau. Hätte ich diesem Professor gesagt, dass wir die Schlacht an der Marne haushoch verloren haben, so hätte er mich bei der Polizei angezeigt, dachte Rathenau und bestieg seinen Wagen, um in sein Büro im Kriegsministerium zu fahren. In diesem Lande taugen nur die Generale etwas. Man muss sie zwingen, den Krieg zu gewinnen. Aber das wird nicht einfach sein, dachte Rathenau, während Schindler kopfschüttelnd das Hotel verließ. In ihrer neuen Münchner Wohnung, dicht am Englischen Garten, lag Lilli Schindler auf ihrer Couch und las zwei Briefe. Zuerst den ihres Mannes Ernst, liebste Lilli, der endlich geschrieben hatte. Wir sind schlechter Laune, denn plötzlich sagt alle Welt, der Krieg werde noch eine geraume Zeit dauern. Aber was sein muss, muss sein, und ob die Franzosen ihre fürchterlichen Verluste lange Zeit aushalten, bleibt fraglich. Gestern schrieb Mutter, mein Vater vermisse dich sehr. Eigentlich tut es mir leid, dass du mit meiner Sippe so wenig anfangen kannst. Postskript. Wir haben uns jetzt sozusagen wohnlich eingegraben und vertrauen auf unsere Artillerie, die es schaffen muss. Die tun also auch nichts. Ich liege auf dem Sofa und die auf dem Boden. Was soll das alles? Der zweite Brief war von Lillis kleinem Schwager Leopold. Liebe Lilli, alle vermissen dich sehr. Mama sagt von Zeit zu Zeit, sie verstehe gar nicht, warum du seinerzeit so plötzlich abgereist seist. Ich denke mir mein Teil, aber es ist doch enorm schade, dass du allein in München sitzt, wo wir hier so gut zusammen sein könnten. Ich hätte dir viel zu erzählen. Ich habe jetzt Gedichte von Hoffmannsthal geschenkt bekommen. Kennst du das? Es läuft der Frühlingswind durch kahle Alleen. Ich finde es besser als Goethe. Schreibe mir doch einmal. Soll ich Weihnachten zu Ihnen fahren? Dachte Lilli. Aber dann schüttelte sie den Kopf und warf die Briefe auf den Tisch. Luise, telefonieren Sie die Schneiderin an. Sie soll mir ein paar neue Vorschläge machen. Und ich will jetzt viele Menschen sehen. Es ist ja gar kein Leben da. Jeden Tag soll jemand eingeladen werden. Empfang beim bayerischen Ministerpräsidenten von Hertling, ein Bierarzt. Auf Befehl des Hausherrn durften die Diener nur Bier, etwas Tee für die Damen und einfache belegte Brötchen reichen. Da das etwas Neues war, wurde es allgemein ganz interessant und den ernsten Zeiten entsprechend gefunden und alle Welt unterhielt sich glänzend. Ich kenne hier keine Katze außer dem Hausherrn. Professor Schindler, seine schöne Schwiegertochter am Arm, betrat den Saal. Du wirst mir mit deinen Bekannten aushelfen müssen. Du überschätzt mich. Ja, lieber Freund, welche Freude. Hellenberger trat auf Schindler zu und ließ sich Lilli vorstellen. Das ist Hellenberger, mein alter Freund Hellenberger, der damals an die 4. Armee telefonieren ließ, als wir keine Nachricht von Ernst hatten. Da danke ich Ihnen sehr. Aber bitte, meine Gnädigste, das ist das Wenigste, was ich tun kann. Haben Sie jetzt gute Nachrichten? Ach ja, danke. Sie graben sich ein. Leider muss ich Sie von Ihrem verehrten Herrn Schwiegervater trennen. Aber im Rauchzimmer sind einige wichtige Gespräche im Gange, die du nicht versäumen darfst. Schindler ließ Lillis Arm los und setzte sich wie ein gehorsamer Droschkengaul in Fahrt. Im Rauchzimmer hingen bereits so dicke Schwaben blauen Zigarrenqualms in der Luft, dass man die Anwesenden kaum noch unterscheiden konnte. Schindler durchquerte den Raum. Bitte, Herr Professor. Danke, danke. Sehr liebenswürdig. Ein jüngerer Mann bot ihm seinen Platz an. Man informiert uns nicht in Berlin. Graf Arco stand mit gekreuzten Beinen vor dem Kamin. Der Geheimrat Brentano, der letzte Woche aus Florenz zurückgekommen ist, erzählt, dass dort alle Welt von einer gewaltigen deutschen Niederlage an der Westfront spricht. Bei uns zu Lande weiß kein Mensch davon. Der Hausherr, Ministerpräsident von Hertling, warf ein. Die genannte Quelle ist manchmal nicht die klarste. Und der Mann am Kamin schwieg. Er hatte vergessen, dass Brentano ein naher Verwandter des Ministerpräsidenten war, die Herren aber nicht sonderlich gut miteinander standen. In Wien soll man schon die Möbelwagen bereitstehen haben, um die Archive des Außenministeriums nach Salzburg zu schaffen. Dass die Österreicher in Oskalitzin geschlagen worden sind, ist bekannt. Aber diese Niederlage ist durch die Schlacht bei Livanova wieder in Ordnung gebracht. Der russische Vormarsch ist zum Stehen gekommen, das ist die Hauptsache. Der Mann am Kamin schüttelte ärgerlich den Kopf. Ach, wir reden hier nicht von den Siegen unserer Truppen, die man kaum zählen kann, sondern davon, dass man in Berlin schweigt und uns nicht informiert. Und dass man in Berlin schweigt, kann man nicht gerade behaupten. Ein jüngerer, glatzköpfiger Mensch mischte sich ein, der einen hohen türkischen Orden um den Hals trug. Ich war letzte Woche in Berlin und erschrak über die uferlosen Gedanken, denen man sich da hingibt. Eine Landung unserer Armee in England sieht man als selbstverständlich an. Die Wegnahme der besten englischen Kolonien wird überhaupt nicht mehr diskutiert. Dass wir Calais, Boulogne und Ostende behalten, ist längst beschlossen. Die englische Flotte hat sich im Rahmen der unsrigen zu halten. Die Kriegsentschädigung schwankt zwischen 30 und 40 Milliarden. Diese etwas schneidend vorgetragenen Ausführungen wurden mit allgemeinem Schweigen entgegengenommen. Da trat der Nuntius ins Zimmer. Wie es seine Gewohnheit war, blieb er auf der Schwelle einen Augenblick stehen. Er war so daran gewöhnt, von den Deutschen bewundert zu werden, dass er es nie versäumte, ihnen Gelegenheit dazu zu geben. Ach, sagen Sie, Exzellenz. Hellenberger, der ihn kannte, ging ihm ein paar Schritte entgegen. Was hat der Papst zum Memorandum deutscher Katholiken über den Krieg gesagt? Der Nuntius musste einen Augenblick überlegen, worum es sich handelte. Dann erinnerte er sich, dass eine Anzahl angesehener deutscher Katholiken durch einen in Rom weilenden Prälaten, dem Papst und den Kardinälen, eine Denkschrift hatte überreichen lassen, die Deutschlands Unschuld am Kriege beteuerte. Seine Heiligkeit hat mir gesagt, er habe seit Jahren kein so vollendetes Latein gelesen. Die genannte Denkschrift war fast ganz Schindlers Werk und ein politischer Akt, von dem er sich einiges versprochen hatte. Jetzt sah er ihn wie einen Schulaufsatz kritisiert. Er überlegte eine Antwort, aber es fiel ihm nichts ein. Sein anerzogener Respekt vor einem großen Kirchenfürsten war zu groß. Er sah zu Hertling hinüber, der unbeweglich auf seinem Stuhl saß. Jetzt erhob sich der Ministerpräsident. Zu Ehren unserer österreichischen Freunde und Gäste wird uns ein Künstlerquartett einiges von Mozart vortragen. Gehen wir doch hinüber, meine Herren, wir können uns ja später noch einmal hier versammeln. Schindler huschte als einer der Ersten aus dem Zimmer. Ach, lieber Professor. Aber der Ministerpräsident hielt ihn noch einen Augenblick fest. Wissen Sie vielleicht, was unser Kollege Erzberger treibt? Der soll in Rom sein. So, so. Sie haben das also auch gehört. Na, da werden wir wohl bald die italienische Kriegserklärung haben. Schindler schwieg. Er gehörte nicht zu Erzbergers Freunden, aber auch nicht zu seinen Feinden wie Hertling. Verstehen Sie mich richtig? Der Minister fühlte, dass er sich zu scharf geäußert hatte. Wie ich unseren Freund kenne, wird er den Italienern halb Österreich anbieten, um sie friedlich zu stimmen. Wenn dann ernste Männer hinterher erklären müssen, dass das nicht geht, denn Herr Erzberger ist ja nicht der Besitzer Österreichs, dann wird er Schlamassel da sein. Ein Fehler ist, dass man in unserem Lande einer Begabung wie Erzberger keinen Posten gibt. Damit er noch mehr, ich will nicht gerade sagen, Unheil anrichtet? Weniger, weniger. Ein Verstand braucht ein Amt. Ein Staat muss seine Köpfe füttern. Es fehlte nicht viel und der Professor hätte in seinem Zorn den Minister stehen lassen. Dieser Erzberger war ein frecher Patron, aber was taten denn die Schwachköpfe aller Härtling, um Italien daran zu hindern, Deutschland den Krieg zu erklären? Gar nichts als hier Bierabende geben. Schindler fühlte den Hass der Hierarchie gegen jeden, der nicht zur Clique gehörte. Und die hatte das Privileg, alles zu ruinieren, aber sich selber zu behaupten. Ein Land, das nur aus Küsten besteht, kann sich nicht gegen die englische Flotte wenden. Hertling zuckte die Achseln. Der Bruch mit England war der Fehler. Und ging nun seinerseits. Hat Italien vielleicht weniger Küsten gehabt, als man den Dreibundvertrag erneuerte? Als der Professor mit Lilli nach Hause ging, war er noch immer ganz außer sich über sein Gespräch mit Hertling. Plötzlich entdecken diese Politiker Küsten. Blieb stehen und klopfte mit dem Stock auf den gefrorenen Boden. Und statt den Wagen aus dem Dreck zu ziehen, setzen sie ihre Brillen auf und untersuchen die politische Zusammensetzung des Drecks, in dem man steckt. Ein Esel würde genügen, um alles herauszuziehen, aber bei uns da sitzen die Esel eben im Wagen. Vor seinem Hotel wollte sich Schindler verabschieden, aber Lilli... Siehst du, da ist ja noch gar nichts ausgepackt. ...sah sich in seinem Zimmer um. Gib mir deinen Kofferschlüssel. Sie stellte Seife und Schwamm auf den Nachttisch, breitete ein riesiges, blau gesäumtes Nachthemd über sein Bett und ging geschäftig im Zimmer auf und ab. Und Schindler saß glücklich und etwas verlegen auf einem Stuhl. Was sind das, deine Pantoffeln? Ich werde dir zu Weihnachten neue schenken. Willst du nicht Weihnachten zu uns kommen? Ich weiß noch nicht, Papa. Daran, dass du damals so schnell von uns wegfuhrst, hat vielleicht Elisabeth. Bei meiner Frau muss man immer bedenken, dass die meisten Dinge nicht so gemeint sind, wie sie sagt. Ja, ich habe mir das auch schon gedacht. Also da freue ich mich jetzt auf Weihnachten. Wenn ich nicht kommen kann, kommst du vielleicht zu mir nach München? Vielleicht. Aber ich glaube nicht, dass ich von der Familie... Das Schrecklichste an diesem ganzen Krieg ist das Alleinsein. Wie lange kann dieser Krieg dauern? Gestern hat jemand gesagt, er kann jahrelang dauern. Also jahrelang allein sein. Jahrelang allein sein. Wenn er aber morgen zu Ende und ist. Und Ernst Heim kommt. Dann wird er neben ihr in ihrem Zimmer immer sein. Immer fort, Tag und Nacht. Was wird man eigentlich miteinander reden? Zum Beispiel nach 3 Jahren. Weihnachten ging vorüber. Keiner der Söhne Schindlers hatte Urlaub aus dem Felde bekommen. Auch Lilli hatte kurz vor dem Fest abgeschrieben. Sie sei erkältet und könne nicht reisen. Ende Januar 1915 gab es ein paar warme Tage, dann setzte erneut Frost ein. Man heizte jetzt nur noch das Arbeitszimmer des Professors und das Esszimmer, in dem man sich jetzt immer später zum Abendbrot versammelte, weil Margarete selten vor 8 aus dem Krankenhaus kam. Es ist 8:30, wir fangen an. Als die Köchin die Suppe brachte, trat Margarete ins Zimmer, entschuldigte sich mit ein paar hingemurmelten Worten und setzte sich. Warum sind deine Hände so rot? Trocknest du sie nicht ab, wenn sie nass geworden sind? Ich will dir eine Creme geben. Du musst daran denken, dass du nicht dein Leben lang in diesem Krankenhaus... Ein Donnerschlag ließ das Haus erbeben. Gleichzeitig erlosch das Licht. Die Familie saß noch vor Schreck gelähmt um den Tisch, als ein zweiter Knall die Luft erschütterte. Theodor Schindler sprang auf Licht! Und fragte in die Dunkelheit nach Kerzen. Sind denn keine Kerzen im Haus? Was ist denn das? Ein Tier, ein Tier! Vor Angst zitternd war der Hund ihr auf den Schoß gesprungen. Man bringe doch Kerzen! Aber niemand schien sich zu regen. In diesem Augenblick fing auf der Straße ein Mensch zu heulen an, entsetzlich zu schreien. Eine Explosion, ich muss gleich ins Krankenhaus. Du bleibst hier, Maggie. Lass mich doch, Mama. Das Zimmer war noch immer stichdunkel, sodass keiner den anderen sehen konnte. Der Mensch auf der Straße heulte wieder. Jetzt vernahm man auch Stimmen von Männern. Schindler tastete sich durch den Flur nach der Haustür, als die Köchin mit einer brennenden Kerze die Treppe herunterkam. Herr Professor. Schindler befahl ihr zu leuchten und öffnete die Haustür. Da ist niemand. Obwohl Schnee lag, war die Straße stockdunkel. Hier ist jemand. Macht sie doch bitte auf. Jemand rüttelte am Gartentor. Ich komme. Inzwischen hatte Therese die Köchin Kerzen aufgestellt und die Familie drängte sich in der Küche um den Herd zusammen, als mehrere Personen einen blutüberströmten Menschen hereinschleppten. Nach einer Weile einen zweiten. Margarete! Margarete! Sie soll den Verletzten verbinden. Aber Maggie war nicht zu finden. So was? Ohne Hut und Mantel war sie ins Krankenhaus zurückgelaufen. Oh, wir sind auch so nötig, Frau. Schließlich kniete Frau Schindler selber nieder und begann, von der Köchin unterstützt, bring noch ein Handtuch, die Verletzten zu verbinden. Hier ist frisches Wasser. Müsst ihr einen Arzt haben? Woher einen Arzt nehmen, wo die halbe Stadt in Trümmern liegt? Ich hole noch frische Tücher von oben, ja? Was ist denn eigentlich geschehen? Die Fabrik von Wassmann soll in die Luft geflogen sein. Der Krieg kommt näher. Da haben Sie wahr gesprochen, sagte eine Frau, die auf einem Küchenstuhl saß. Gegen Morgen, als das Licht wieder angegangen war, kam auch ein Arzt. Na gut, dass Sie da sind, Herr Doktor. Schindler, der schlafen gegangen war, kam herunter, um zu fragen, was eigentlich geschehen sei. Herr Professor, ich kann nichts sagen. Der Arzt erklärte, er sei zum Schweigen verpflichtet worden. Sie müssen das verstehen. Auch in der Morgenzeitung stand kein Wort. Und erst am Abend konnte Schindler seiner Frau erzählen, die Wassmannsche Fabrik sei tatsächlich in die Luft geflogen. Außerhalb der Fabrik sei der Schaden nicht besonders groß. Aber innerhalb der Fabrik hat es viele Tote und Verwundete gegeben. Margarete war nicht zum Mittagessen gekommen. Am Nachmittag brachte ein Soldat einen Brief von ihr. Liebe Eltern, in dem sie mit eiligen Worten erklärte, ich kann nicht anders handeln, ich muss nun ganz im Krankenhaus bleiben, wo so viel Not und Elend ist und ein großer Mangel an ernsten Kräften. Lass sie gehen, sagte Schindler und Elisabeth fügte sich. Plötzlich kam Ernst, der von Aachen aus hatte telefonieren lassen, zu einem kurzen Besuch ins Elternhaus. Ja, mein Junge! Zu Anfang des Jahres hatte ihn ein Freund seines Schwiegervaters von der Truppe, die sich in der Champagne eingegraben hatte, weggeholt. Und nach kurzem Aufenthalt beim Armeeoberkommando war er durch einen Zufall ins Hauptquartier und zum Chef des Generalstabs der Armee, dem General von Falkenhayn, versetzt worden. Wie geht es, Lilly? Wann wirst du sie sehen? Wird sie herkommen? Wie lange kannst du denn bleiben? Mein Junge, dass du nur da bist. Als Ernst nicht sogleich antwortete, griff der Vater ein. Hier, nimm eine Zigarre, lass uns über die Lage sprechen. Du bist nur kurz hier, dann möchte ich auch zu meinem Recht kommen. Ernst nahm die Zigarre und zündete sie umständlich an. Dabei überlegte er, was er seinem Vater erzählen sollte. Wie kam das eigentlich, dass man dich plötzlich ins große Hauptquartier berief? Das habe ich nie so ganz... Lillys Vater hat ja seine Beziehungen. Dann kennst du also diesen Falkenhayn, der jetzt unser Chef ist? Natürlich. Und was hältst du von ihm? Ich muss vorsichtig sein, dachte Ernst, sonst berichtet er morgen seiner Partei, was ich ihm heute erzähle. Das ist der beste Mann, den SM an diesen Platz berufen konnte. Siehst du, Ernst sagt es auch. So, in Berlin ist man neuerdings anderer Ansicht. Wer ist dort anderer Ansicht? Zum Beispiel die Leute um den General von Moltke, den man auf sehr sonderbare Weise abgesetzt haben soll. Lass dir doch keine Märchen aufbinden. Niemand hat Moltke abgesetzt. Siehst du, Ernst sagt es auch. Weswegen ist er denn nicht mehr Chef der Heeresleitung? Weil er nach der Sauerei an der Marne zusammenbrach. Als man ihn fragen wollte, was er jetzt zu tun gedenke, fand man ihn an seinem Tisch sitzend, mit glasigen Augen über der Karte, den Mund offen, aus dem der Speichel herauslief, unfähig, ein Wort zu sagen. Das ist die Wahrheit. Aber wenn das so war, wie du sagst, hätte man doch immer noch die Männer an die Spitze rufen können, die mehr Ansehen im Volke haben. Tirpitz oder Hindenburg. Ernst Schindler stand auf und begann mit seinen langen Schritten im Zimmer auf und ab zu gehen. Du sprichst von Tirpitz. Weißt du, dass der Kaiser Tirpitz einen Schweinehund genannt hat? Ach. Dass man sich gezwungen gesehen hat, durch eine Kabinettsorder das Marineoffizierskorps, soweit es unter dem Einfluss des Herrn von Tirpitz steht, zum Gehorsam zu mahnen? Zur Zurückhaltung in seinen geradezu verbrecherischen Verleumdungen über die Seekriegführung? Das wusste ich nicht. Aber ich muss dich bitten, sofort wieder zu vergessen, was ich dir erzählt habe. Schade, eine derartige Nachricht hätte manchen Mann im Reichstag gut getan. Wenn du ein Wort sagst, kann ich standrechtlich erschossen werden. Mein Gott! Theodor Ernst, ich will nicht, dass ihr dieses Gespräch fortsetzt. Karl schreibt schon so schreckliche Briefe und jetzt kommst du nach Hause und redest Dinge, für die man dich erschießen könnte. Ach, denk doch an eure Mutter, die schon genug leidet. Ja, nun lass uns ein bisschen allein, Elisabeth. Du regst dich da über Dinge auf, die unser einer gewohnt ist. Nein, Theodor, ihr müsst dieses Gespräch abbrechen. Was ist mit Hindenburg? Ernst betrachtete seine Mutter, die ihn mit Blicken anflehte, keine Antwort zu geben. Na schön. Da bin ich also überflüssig. Der Abgeordnete stand auf, als es still im Zimmer blieb. Kommt jetzt zum Abendbrot und lasst uns froh sein, dass wir einander noch haben. Da hast du eine Deutsche. Für sie ist das Land in oben und unten geteilt. Die oben sollen tun und die unten sollen lassen. Was kümmert es sie, ob Fehler gemacht werden oder nicht? Wenn Tausende in den Tod gejagt werden, wenn ihre eigene Brut dabei ist, dann nennt sie das eben Krieg. Und wenn das Ding einen Namen hat, den sie aussprechen kann, dann hat sie sich damit abgefunden. Ernst betrachtete seine Mutter, die unbeweglich dastand und den altgewohnten Zorn ihres Mannes über sich ergehen ließ. Wie sich alles hasst und bekämpft, dachte er. Und dabei fiel ihm wieder sein eigener Chef ein, der General von Falkenhayn. Der hasste die Engländer. Und die Franzosen hielt er für den Feind schlechthin. Die übrigen Gegner verachtete er nur, wie er überhaupt die Menschen verachtete. Nun kommt aber zu Tisch, Therese hat eine Ente. Man ging zum Essen. Maggie kam aus dem Krankenhaus einen Sprung herüber. Ja, Ernst? Oh, Maggie, du bist viel hübscher geworden. Maggie strahlte über das Kompliment. Die Tracht steht dir ausgezeichnet. Ein Kompliment, das ihr kein geringerer als der Mann der schönen Lilly machte. Ach. Die Frauen sollten sich gleichförmiger kleiden, dann würden sie verschiedenartiger aussehen. Wirklich war Margarete in letzter Zeit sehr hübsch geworden. Glänzende Augen, angenehme, regelmäßige Züge. Nach Tisch versuchte sie, ihren Bruder auf die Seite zu ziehen und unter vier Augen zu sprechen. Aber Ernst verbeugte sich wie ein fremder Mann vor ihr und bat um die Erlaubnis, früh schlafen gehen zu dürfen. Ich bin müde. Wie geht es deiner Frau? Konnte sie gerade noch fragen und mit einem Gut, danke. Halb über die Schulter war er aus der Tür. Maggie war recht enttäuscht und einen Augenblick später wirklich verwirrt, als ausgerechneter Frechdachs Leopold sie auf das ansprach, was sie Ernst gern erzählt hätte. Liebst du diesen Mann, mit dem ich dich neulich auf dem Eis traf? Ach, nun werd bloß nicht rot. Mama hatte ich ja auch gesehen und die war mit ihrem Urteil gleich fertig. Ich wusste ja, dass die sogenannte Krankenpflege nur eine Männerwirtschaft ist, hat sie gesagt. Also liebst du ihn? Ach, was verstehst du? Du müsstest ihn erst mal kennenlernen. Ist er schwer verwundet? Ja, aber das ist nicht so wichtig. Weißt du, Koch, er heißt Koch. Sieht, wie soll ich das sagen? Koch sieht manches anders an. Ich meine, er hat Gedanken, zum Beispiel über den Krieg, die ganz anders sind. Weißt du eigentlich, wie groß unsere Verluste bis Januar waren? Maggie hob ihren Rock und entnahm an der Tasche ihres Unterkleides einen kleinen Zettel, den sie sorgfältig entfaltete. 142.500 Tote. 540.000 Verwundete. Und 154.000 Gefangene. Woher weißt du das? Leopold war erschrocken, besonders über die Zahl der Gefangenen. Niemals hatte ihm irgendeiner davon gesprochen, dass sich auch Deutsche gefangen nehmen ließen. Koch hat die Zahlen von einem Freund bekommen. Aber du darfst niemandem etwas davon sagen, hörst du? Sonst kommen wir alle ins Gefängnis. Gib mir dein Ehrenwort. Unser einer kommt doch nicht ins Gefängnis. Das glaubst du, weil du nichts weißt. Ich wollte dir noch was anderes sagen. Ich würde Koch gern mal zu uns ins Haus bringen, aber ich fürchte mich. Und nicht nur vor Mama. Ja, ich kenne den Mann ja nicht. Die Antwort geriet ihm etwas altklug, denn Leopold fühlte sich geschmeichelt, dass ihn seine erwachsene Schwester um Rat fragte. Wenn ich ihn kenne, so sollte das genügen. Also liebst du ihn? Willst du ihn heiraten? Du tust immer, wer weiß wie, aber wenn man mal ernsthaft mit dir redet, stellst du die gleichen törichten Fragen wie alle anderen Leute auch. Und dabei wollte ich nur wissen, ob ich mich auf dich verlassen kann. Das Gespräch war verfahren und Maggie wandte sich ab. Oben in seinem Zimmer öffnete Ernst das Fenster und schaute in den Garten hinunter. Die frische Luft tat nach dem schweren Essen gut und Ernst genoss die ungewohnte Stille. Hier hörte man nicht das ständige Rollen von Eisenbahnzügen. Niemand donnert mit Kanonen. Die Nacht war weich und still. Und nicht von Leuchtkugeln zerrissen. Der Krieg dauerte an und die Zeit erwies sich als Verbündete der Alliierten. Das Jahr 1915 hatte die militärische Lage Deutschlands nicht gebessert. Zwar war Marschall Joffres große Offensive im Schlamm der Champagne erstickt, der russische Vormarsch auf die Donaulinie gestoppt worden, aber die langen Fronten verzehrten alle Reserven und die Verluste, namentlich in den Materialschlachten an der Westfront, waren groß. Die Lebensmittel wurden knapp und in dieser bedrohlichen Lage fingen gewisse Leute an, den sogenannten uneingeschränkten U-Boot-Krieg als Mittel zur Niederwerfung Englands zu empfehlen. Eine Propaganda, die von unbekannter Seite ausging, erzeugte eine gewaltige Stimmung in der Bevölkerung. Auch die Geistlichkeit, die evangelische wie die katholische, beteiligte sich an der Kampagne. Von dort her drohte dem Ministerium des Grafen Hertling in München Gefahr. Selbstverständlich versuche ich, diese gefährliche und gewissenlose Propaganda zu bremsen, die nicht nur dem Kaiser, sondern auch der obersten Heeresleitung und der Regierung unerwünscht ist. Einige Männer, die die Gefahr für Hertling kommen sahen, baten Schindler, er möge sich zum Erzbischof von München begeben, ihm die Lage erklären und ihm nahelegen. Es möge sich doch die Geistlichkeit in dieser rein militärischen Frage der Propaganda enthalten. Herr Merger, ich mache das ungern. Ich weiß, wie taub die hohen Würdenträger der Kirche Ratschlägen unserer Partei gegenüber sind. Theodor, das Ministerium Hertling ist das einzige katholische Ministerium, das wir haben. Das müssen wir doch halten. Wie sieht die U-Boot-Frage überhaupt genau aus? Ja, man weiß doch einfach zu wenig. Die einen reden so, die anderen anders. Tja, die Propagandisten behaupten, man könne mit dem uneingeschränkten U-Boot-Krieg England in kurzer Zeit niederwerfen. Die Meinung des Kanzlers ist, Amerika wird auf dieses Kriegsmittel mit sofortiger Kriegserklärung antworten. Sehr einleuchtend. Ja, und zu dieser Ansicht steht auch Hertling. Und deshalb... Gut, ich fahre. Der Erzbischof weilte zur Erholung auf dem Lande. Schindler verließ München mit einem frühen Zug und kam gegen 11 Uhr in den Bergen an. Es war ziemlich heiß. Schindler wanderte durch ein verlassenes Dorf, auf dessen Feldern man Frauen und russische Kriegsgefangene sah, und kam schließlich vor dem Kloster an, in dem der Bischof wohnte. Man servierte ihm ein gutes Frühstück und eine halbe Stunde später führte man ihn in den Garten, wo ihn der Bischof erwartete. Eure Eminenz, meine Freunde und ich sind in keiner Weise besondere Gegner der U-Boot-Waffe. Aber wir glauben, dass es die Aufgabe der Reichsregierung und der Heeresleitung ist, zu entscheiden, ob und wann diese Waffe eingesetzt werden soll. Dieser Ansicht bin ich auch. Aha, dachte Schindler, erst zustimmen, um nachher umso besser widersprechen zu können. Aber im gegenwärtigen Moment handelt es sich gar nicht um die U-Boote, sondern um die Propaganda, die gegen die Regierung gemacht wird. Sie sagten gegen die Regierung? Ja, und besonders gegen die bayerische. Das Ministerium Hertling hat sich loyal hinter die Reichsregierung gestellt. Gelingt es der Propaganda, Hertling zu stürzen und an seiner Stelle ein U-Boot-freundliches Ministerium zu bilden, dann werden wir den zahlreichen traurigen Situationen noch die hinzufügen, dass die Länder in rein militärischen Fragen sich gegenseitig bekämpfen und Bayern gegen das Reich stehen wird. Sie reden, als ob wir im schönsten Frieden lebten. Schindler schwieg. Er ging grundsätzlich nie auf solche allgemeinen Phrasen ein, die jedes Gespräch verwirren. Als der Bischof keine Antwort bekam, ärgerte er sich und fuhr plötzlich fort. Je länger der Krieg dauert, desto schlimmer wird unsere Lage. Deshalb muss England, der Hauptfeind, mit allen verfügbaren Waffen getroffen werden. Was geschieht stattdessen? Man schont ausgerechnet England. Unsere U-Boote und unsere Zeppeline werden gegen das Urteil und gegen den Willen der Marine und zum großen Kummer des Grafen Zeppelin nicht in der einzig wirksamen Weise eingesetzt. Der Bischof schwieg und auch Schindler antwortete nichts. War wirklich die gesamte Marine für den U-Boot-Krieg? Der Professor ärgerte sich, dass man ihn wieder einmal vorgeschickt hatte, ohne ihn vorher genau zu informieren. Hindenburg, Tirpitz, Zeppelin, diese Männer, um die uns die ganze Welt beneidet, sind für den U-Boot-Krieg. Und wenn uns Amerika den Krieg erklärt? Ach was. Überlegen Sie einmal ruhig, ob uns Amerika mehr schaden kann, als es uns heute schon schadet. Es ist mir nicht bekannt, dass Amerika Truppen gegen uns gelandet hätte. Amerika hat gar keine Truppen. Amerika hat Granaten. Und diese Granaten wird es weiter an die Feinde liefern, wie er sie heute schon liefert, ob wir U-Boot-Krieg machen oder nicht. Und vorausgesetzt, lieber Freund, dass, wenn wir ihn machen, überhaupt noch ein Schiff übers große Wasser kommt. Ich glaube, wir sind von unserem Thema abgekommen. Ich wollte über das Ministerium Hertling sprechen. Ich bin nicht der König, folglich kann ich das Kabinett Hertling weder halten noch stürzen. Eure Eminenz geruhen, ihre Macht zu verkleinern. Wenn der Klerus fortfährt, von allen Kanzeln herab für den U-Boot-Krieg zu predigen, werden sich die sachliche Haltung Hertlings und der Mann selber nicht mehr halten lassen. Der Klerus ist patriotischer Abgeordneter und ich wünsche, dass er es bleibe. Wenn Kaiser und Kanzler in der U-Boot-Frage auf die Ansicht der Gegner dieser Waffe hören, bleibt dem Volk nichts übrig, als selber seine Stimme zu erheben. Wenn das Volk in dieser Frage gegen den Kaiser geführt wird, dann wird es auch gegen den König von Bayern geführt, der des Kaisers Standpunkt teilt. Ich mache daher darauf aufmerksam, dass hier der Klerus indirekt gegen die Monarchie geführt wird. Sie hatten bis zu diesem Moment immer nur von dem Grafen Hertling gesprochen. Das Volk weiß, dass der Ministerpräsident Hertling der Vertraute des Königs ist. Greift man den Minister an, dann greift man damit den König an. Der König steht über den Parteien. Wenn sich der Monarch von Hertling trennt und einen anderen Ratgeber beruft, so wird ihm das Volk, wie ich zu wissen glaube, begeistert zujubeln. Aber der nachfolgende Ratgeber dürfte schwerlich ein Zentrumsmann sein. Das wäre vielleicht für Ihre Partei nicht angenehm. Der Bischof blieb unter einem Apfelbaum stehen. Es kann eben nicht immer alles für Ihre Partei angenehm sein. Das war der Satz, auf den Schindler gewartet hatte. Ihre Partei. Diese Formulierung hat er schon allzu oft schlucken müssen. Nur das Volk hielt Kirche und Zentrumspartei für eine Sache. In Wirklichkeit war der hohe Klerus eine Macht für sich und verachtete die Parlamentarier genauso, wie die weltlichen Würdenträger den Reichstag verachteten. Erlebte die Partei eine Niederlage, war der Klerus distanziert genug geblieben, um ohne Schaden davonzukommen. Siegte die Partei, dann siegte ja das katholische Volk und damit in erster Linie diejenigen, die ihm vorstanden. Der Professor senkte den Kopf. Aber er war nicht der Mann, er war alt und hatte es in seinem Leben zu nichts gebracht, hier einzulenken. Unsere Ansichten über Patriotismus sind beträchtlich verschieden. Wieso? Ich habe es bislang für patriotisch gehalten, in einer so ernsten Frage, noch dazu militärischer Natur, der Leitung des Reiches keine Schwierigkeiten zu machen. Ich wundere mich, so viel kritiklose Regierungsbewunderung aus dem Mund eines Abgeordneten zu hören. Ich erinnere mich manche Klage des von Ihnen so bewunderten Kanzlers Bethmann über, wie sagt er doch, ja, über die Obstruktion des Reichstags in diesen schweren Zeiten vernommen zu haben. Das mag sein, aber es ist ein Unterschied, ob die berufenen Vertreter des Volks über eine Maßnahme der Regierung debattieren oder ob dies unerfahrene Landpfarrer tun, die den Bauern erzählen, was sie in der Zeitung gelesen haben. Der Professor hatte Glück. Der Erzbischof ärgerte sich über diese Antwort derart, dass er einen Fehler machte. Als der Abgeordnete nämlich eben geendet hatte, trat eine ältere Nonne an den Erzbischof heran und fragte, für wie viele Personen man zu Mittag decken solle. Der Priester überhörte ihre Frage. Ach, liebe Schwester Plazida, erzählen Sie doch einmal dem Herrn, was man so auf dem Land denn denkt, warum wir unsere tapferen U-Boote im Hafen liegen lassen. Die Nonne errötete, aber als sie der Bischof noch einmal aufforderte. Nun reden Sie nur frei, liebe Schwester. Sagte sie, die Bauern glaubten allgemein, der Kaiser wolle England schonen, weil er sein Vermögen dort liegen habe. Schindler lächelte und der Bischof merkte, dass er einen Fehler gemacht hatte. Ich will mir Ihre Ansichten noch einmal durch den Kopf gehen lassen. Ich bin kein Politiker und kann, wie ich Ihnen bereits sagte, den von mir im Übrigen sehr verehrten Grafen Hertling weder halten noch stürzen. Sollte allerdings das Unwahrscheinliche der Fall sein, dass das, was Sie die Agitation des Klerus genannt haben, die Dynastie berühren würde, so würde ich dem Klerus Anweisungen geben, seine Bewunderung für unsere Heroen Tirpitz und Zeppelin zu zügeln. Er nickte und damit war die Audienz beendet. Als Schindler in München ankam, aber nein, da war vorher noch etwas Merkwürdiges. Der Professor musste ja nach dem Dorf zurück und dort kehrte er in einem Wirtshaus ein, über dessen Tür folgende Verse standen. Kommt herein, esst und trinkt, solange das Fass frisch ist. Wer weiß, ob wir die andere Welt sehen werden. Wer weiß, ob es im Jenseits Bier gibt. Diese Bayern sind Heiden. Und er freute sich. Eine steinalte Frau kam angeschlürft und fragte, was der Herr wünsche. Schindler antwortete, er sei hungrig und wolle etwas essen. Mein Gott, wir haben ja selber nichts zu fressen. Nach langem Zureden erreichte Schindler, dass man ihm ein Stück Brot und eine Scheibe Wurst brachte. Die Alte hatte sich einen Stuhl vor die Tür gestellt und schaute mit ihren kleinen, entzündeten Augen schweigend in die lautlose Landschaft. Wem gehört die Wirtschaft? Die Frau antwortete lange Zeit nicht. Dann sagte sie, mir. War kein Sohn da? Doch. Ist er auch gefallen? Im 14er Jahr schon. Kinder hat er nicht gehabt? Bloß eine Frau. Na ja. Sie ist auch tot. Wer? Die Frau, die war närrisch. Wer? Wer? Mit ihnen ist ja nicht zu reden, wo ich es jetzt schon zweimal gesagt habe. Die Tochter. Natürlich, die Tochter. Natürlich. Sie sollte ein Kind haben. Aber weil der Vater ein Russki war, haben die Leute, na, da hat sie es weggemacht und sich mit. Da ist er. Ein riesiger Mensch trat in die Stube und setzte sich auf eine Bank. Haben Sie gelesen, was an der Tür steht? Der Pfarrer sagt, darum sind alle tot, weil mein Mann das hat anschreiben lassen. Ich hab gemeint, Sie sind einer, der darüber Bescheid weiß. Aber Sie wissen es auch nicht, gell? Sie lachte plötzlich. Ob die jetzt miteinander Bier trinken, weiß keins. Aber dass sie tot sind miteinander, das ist gewiss. Dann sagte sie leise: Komm, Russki. Und der Riese erhob sich. Wie ein Waldgeist, den eine Hexe verzaubert hat. Als Schindler in München ankam, erfuhr er, dass Falkenhayn gestürzt war und Hindenburg und Ludendorff die Heeresleitung übernommen hatten. Ja, lieber Freund, das ging nicht mehr mit diesem Falkenhayn. Der Mann hat überall versagt. Seid ihr jetzt plötzlich für den U-Boot-Krieg? Nein, nein, aber man muss doch erst einmal hören, was die neuen Männer wollen. Das sind erstklassige Generale. Und was geschieht jetzt? Ja, ich fahre abends nach Berlin. Ich auch. Ehe er abreiste, wurde Schindler noch kurz von Hertling empfangen. Der Minister hörte seinem Bericht schweigend zu. Ja, was auch immer herauskommt, ich danke Ihnen in jedem Falle. Jetzt werde ich den König besser informieren können, als ich es ohne Ihre Aufklärung gekonnt hätte. Eine Woche Berlin, berauscht von der allgemeinen Forderung nach dem uneingeschränkten U-Boot-Krieg, schien die ganze Hauptstadt in Opposition gegen die Regierung zu stehen. Schindler machte zahlreiche Besuche, stellte hartnäckig Fragen und trieb systematische Lektüre. Denn in Deutschland wird zwar wenig geschrieben, aber alles aufgeschrieben. Nach 8 Tagen nahm er sein Material unter den Arm und ging zu Hellenberger. Die ganze Kampagne geht von Tirpitz aus. Einen Augenblick, verehrter Hitzkopf. Hellenberger lauschte. Dann ging er an die Tür, öffnete sie rasch, sah nach, ob jemand dahinter stand, machte sie wieder zu, drehte den Schlüssel 2-mal um und kehrte zu Schindler zurück. Sprich bitte leise. Das Nebenzimmer ist bewohnt, ich weiß nicht von wem. Die ganze Kampagne geht von Tirpitz aus. Das ist bekannt. Eine Zigarre? Wer ist aber dieser Tirpitz? Nein, nein, danke. Der Gegner der U-Boote. Ja, mein Lieber, da schüttelst du den Kopf. Bis zum Kriege hielt Herr Tirpitz U-Boote für wertlos, war immer dagegen, dass man welche baute. Und jetzt propagiert er plötzlich den uneingeschränkten U-Boot-Krieg. Was glaubst du nun, wie viele U-Boote wir haben? 500, hat man mir gesagt. Sage und schreibe 47. Was du nicht sagst. Ich sage die Wahrheit. Das ist was sehr Seltenes, mein Lieber. Und mit diesen 47 U-Booten will man England ruinieren und Amerika in Schach halten. Unsere Marineleute sind verrückt geworden. Halt, kennst du das? Er holte eine Denkschrift aus seiner Mappe, die auf Befehl des Admiralstabes hergestellt war und sich in schwungvollen Sätzen über den sicheren Sieg verbreitete, den die U-Boote erkämpfen würden. Natürlich kenne ich das. Aber die Provinzbankiers und Krautjunker, die dieses Machwerk unterschrieben haben, haben doch von moderner Seekriegsführung überhaupt keine Ahnung. Warum hat Ballin, der doch in unserem Lande am meisten von dieser Sache versteht, das Ding nicht unterzeichnet? Ich will dir die Antwort geben, weil man ihn gar nicht gebeten hat. Das traute man sich denn doch nicht. Und Ballin hat mir selber gesagt, es laufen heute noch täglich in den englischen Häfen 400 Schiffe ein und aus. Und dagegen 47 U-Boote? Ich sage dir, diese Propaganda ist ruchlos. Und wenn die Regierung nicht mehr die Kraft hat, einen Haufen revoltierender Marineoffiziere zur Vernunft zu bringen, dann wird das allgemeine Ende entsetzlich sein. Ja, was willst du denn mit deiner Wahrheit anfangen? Das Zentrum muss sich in dieser Sache hinter den Kanzler stellen. Wir müssen die Regierung zwingen, gegen die Urheber dieser irrsinnigen Kampagne vorzugehen, solange es noch Zeit ist. Ach, mach dir doch keine Illusionen, Theodor. Herr von Tirpitz kann in seiner Presse veröffentlichen, was er will. Wenn du aber eine Zeile von dem publizierst, was du mir eben gesagt hast, da wirst du wegen Miesmacherei eingesperrt und kannst sitzen, bis dir die Haare und die Zähne ausfallen. Nein, nein, mein Lieber. Nach dem Krieg werden wir eine Demokratie sein. Heute ist das noch nicht so weit. Heute müssen wir das Maul halten und gehorchen. Wir sind längst eine Demokratie geworden. Allerdings eine Generalsdemokratie. Herr von Tirpitz reicht 3 Abschiedsgesuche pro Woche ein. Was ist denn das für ein Staat, in dem die Politiker schweigend wie Soldaten gehorchen, während die Offiziere, und zwar im Krieg, Rücktrittsgesuche einreichen, wie parlamentarische Minister? Na, willst du dein Material in der Fraktion vortragen? Morgen früh. Ich werde dich unterstützen, aber du wirst sehen, dass man dich zudeckt. Bei unserem Volk herrscht nicht die menschliche Gewohnheit, einander zuzuhören. Hellenberger behielt recht. Als Schindler am nächsten Morgen in den Reichstag kam, wartete Hellenberger bereits auf ihn und lachte. Ich bin ein dämlicher Hund, aber für diese Zeiten scheine ich geeigneter zu sein als du. Hier, lies das. Leutnant sämtlicher Mitglieder der Zentrumsfraktion ist folgende Erklärung abgegeben worden. Für die politische Entscheidung der Kriegsführung ist dem Reichstag gegenüber der Reichskanzler allein verantwortlich. Die Entscheidung des Reichskanzlers wird sich dabei wesentlich auf die Entschließung der obersten Heeresleitung zu stützen haben. Fällt die Entscheidung für die Führung des uneingeschränkten U-Bootskrieges aus, dann darf der Kanzler des Einverständnisses des Reichstags sicher sein. Der Professor stand sprachlos. Das Zentrum, wir, du, ich, wir unterstellen also auch noch den Reichskanzler der Diktatur der Militärs. Der U-Boot-Krieg wird einfach so beschlossen. Er stürmte zur Fraktion, hielt gestützt auf sein bündiges Material eine leidenschaftliche Rede, wurde aber immer mehr vom optimistischen Gelächter der Mehrheit überrollt, mit immer heftigeren Zwischenrufen unterbrochen und sah schließlich, als der Vorsitzende die Debatte schloss, seinen Antrag mit allen gegen zwei Stimmen, es waren Helmbergers und seine eigene, abgelehnt. Müde und niedergeschlagen fuhr er nach Hause. Herr Professor, zwei Herren wünschen Sie dringend zu sprechen. Ich empfange jetzt nicht, ich esse. Kriminalpolizei. Ehe noch jemand hereingerufen hatte, standen zwei Männer auf der Schwelle. Kriminalpolizei. Was, wer? Sie wünschen? Ein Fräulein Margarete Schindler, ist das Ihre Tochter? Natürlich. Sie ist verhaftet worden wegen hochverräterischer Umtriebe. Ich hab's gewusst, ich hab's kommen sehen. Oh, dieses Krankenhaus. In welchem Krankenhaus? Nach einigem Hin und Her stellte sich heraus, dass Maggie nicht im Krankenhaus, sondern in der Wohnung einer alten Arbeiterin, genauer gesagt im Zimmer von deren Untermieter und mit diesem zusammen verhaftet worden war. Mit einem gewissen Koch. Meine Tochter, meine einzige Tochter. Herr Abgeordneter, würden Sie mir jetzt bitte das Zimmer Ihrer Tochter zeigen? Und selbstverständlich, gnädige Frau, können Sie sich morgen sofort an den Herrn Polizeipräsidenten wenden, wenn Sie Ihre Tochter besuchen wollen. Vielleicht verhört der Untersuchungsrichter die Verhafteten bereits, da wird man ja morgen alles wissen. Darf ich Sie jetzt bitten? Theodor Schindler fuhr sich immer wieder durch die Haare, sodass ihm einige Büschel wie Skalplocken zu Berge standen. Ja, bitte kommen Sie nur. Er ging langsam und unsicher den beiden Polizisten voran in den ersten Stock hinauf. Welcher Tag ist heute? Dienstag. Dienstag und am Donnerstag kommen alle Kinder. Wie ist das, kämen Sie zu einer Beerdigung? Stütze mich ein wenig, Leopold. Und der Knabe führte die schwere Frau vorsichtig die Treppe hinauf. Das Gefängnis lag mitten in der Stadt. Am Abend des Mittwoch gegen 6 betrat Elisabeth Schindler das Gebäude, von dem sie bis dahin lediglich in der Zeitung gelesen hatte. Man wies sie in ein Zimmer und ließ sie warten. Aber Elisabeth merkte gar nicht, dass man sie warten ließ. Was soll ich ihr nur sagen, dachte sie, was soll ich ihr nur sagen? Endlich kam jemand und blieb vor ihr stehen. Guten Tag, Mama. Maggies Lächeln brachte Elisabeth um den Rest ihrer Fassung. Wo du weißt, dass ich leide. Wo du weißt, dass ich zwei Söhne, deine Brüder im Felde habe, die jeden Augenblick getötet werden können. Wo du das alles weißt, musst du mir das auch noch antun. Maggie lächelte nicht mehr. Sie legte die Hände auf den Rücken und betrachtete ihre Mutter schweigend, erstaunt, traurig. Nur Verbrecher kommen doch hierher. Sage mir wenigstens, was du getan hast, damit ich weiß, woran ich bin. Damit ich es auch deinem Vater sagen kann, der ein zu anständiger Mensch ist, als dass er sich hier noch auskennt. Sprich doch endlich. Mir kannst du alles sagen, denn nun siehst du ja vielleicht selber, wohin dich die Geheimnisse gebracht haben, die du vor deiner Mutter gehabt hast. Setz dich doch wenigstens. Maggie ging langsam um den Tisch herum, das einzige Möbel, das in dem vergitterten Raum stand, und setzte sich ihrer Mutter gegenüber. Zuerst hast du wie ein Polizist gesprochen, dann wie ein Untersuchungsrichter, zuletzt wie ich weiß auch nicht wie. Und du bist meine Mutter. Wie hast du mich eben genannt? Was hast du eben zu deiner Mutter? Oh, lieber Gott, wie du dich verändert hast. Ich habe in letzter Zeit viel darüber nachgedacht, woher es wohl kommt, dass wir so verschieden sind. Wir Kinder und ihr Eltern. Wir sind nicht verschieden. Du bist vom rechten Wege abgewichen. Seit 20 Jahren bin ich so, wie ich bin, aber du hast es nie bemerkt. Nein, früher warst du nicht so. Früher warst du ganz anders. Die Tür wurde aufgeschlossen. Ein Wärter ließ einen jüngeren Assessor eintreten. Entschuldigen Sie, gnädige Frau. Er näherte sich Frau Schindler und teilte ihr mit, der Bedauere außerordentlich der Überbringer einer schlechten Nachricht zu sein. Aber die Sprechzeit ist abgelaufen. Außerdem hat der Herr Untersuchungsrichter ein neues Verhör anberaumt. Elisabeth schaute den Assessor an. Bitte? War sie nicht eben erst gekommen? Maggie hatte ja noch gar nichts gesagt. Sie erhob sich, den Untersuchungsrichter konnte man nicht warten lassen. Auch Maggie stand auf. Ich erwarte von euch, besonders von Papa, dass ihr mich hier so rasch wie möglich herausholt. Du hast mir noch gar nicht gesagt, was du getan hast. Sie genierte sich wohl, vor dem Assessor laut zu sprechen. Ich habe nichts getan. Ich bin eure Tochter. Papa soll hier kommen. Ich will ihn sprechen. Dann folgte sie einer Wärterin, die eingetreten war. Sie winkte mit der Hand und die Tür fiel zu. Darf ich Sie zum Ausgang begleiten, gnädige Frau? Unser altmodisches Haus hat so viele Gänge, dass ein Fremder sich leicht darin verirrt. Donnerstag, die Kinder kamen. Karl Schindler seit 2 Jahren zum ersten Mal wieder. Er hatte sich die Haare wachsen lassen, war bleich und schweigsam. Die Verhaftung seiner Schwester... Das ist aber sehr, sehr, sehr ärgerlich. Ich habe nämlich die Absicht, mich zu verloben. Diese unter anderen Umständen erfreuliche Nachricht wurde mit bedrücktem Schweigen aufgenommen. Mit wem, wenn man fragen darf? Mit Fräulein Viehgabel. Da niemand diesen Namen bisher gehört hatte, wurde weiter geschwiegen. Der Name ist nicht sehr hübsch. Was? Sie schreibt sich übrigens ohne H. Aber sie ist sehr reich, sehr vermögend. Übrigens auch sehr nett. Aber jetzt kann man da gar nichts machen. Wenn Maggie vor Gericht kommt, wird das sehr unangenehm für unseren Namen. Ach was, sagte Ernst, der nach dem Essen kam. Im Krieg werden viele Leute verhaftet. Ich möchte wissen, was Maggie getan hat. Und ich verstehe offen gestanden nicht, dass ihr hier herumsitzt, als wäre eines gestorben, statt euch den besten Rechtsanwalt aus Berlin kommen zu lassen. Es hat sich herausgestellt, dass dieser Koch, bei dem man eure reizende Schwester verhaftet hat, ein übler Umstürzler ist. Wenn meine Söhne Lust haben, sich hinter einer Sozialistin zu stellen, ich denke jedenfalls nicht dran. Einen Rechtsanwalt nehmen bedeutet noch nicht mit Maggie einverstanden sein. In meinem Haus wird kein Sozialismus verteidigt. Damit verließ er das Zimmer. Ich wollte, ich wäre tot. Am Abend kam Lilly. Die Droschke, in der sie vor der Villa Schindler fuhr, fuhr ächzte unter der Last zahlloser Koffer. Das hätte man aber auch auf 2 Fuhren verteilen können. Lilly stellte sich auf die Straße und zählte nach, ob kein Stück fehle. Hutschachtel, was für ein närrischer Turm eigentlich euer Haus ist. Wie viele Treppen muss ich denn da hinaufsteigen, bis ich im Fremdenzimmer bin? Auf jedem Treppenflur wird ein Verwandter stehen und mich anstarren. Ernst, wo bist du denn? Ich bitte dich, geh vor und sage, dass ich Kopfschmerzen habe. Man wartet schon mit dem Essen auf dich. Also dann hinauf zu den Raben und Adlern. Du, und das habe ich dir noch gar nicht geschrieben. Wenn der Krieg aus ist, ziehen wir nach Berlin. Dann musst du sowieso immer zivil tragen, weil ich nie mehr eine Uniform sehen will. Wir sprechen noch darüber. Darüber werden wir allerdings noch sprechen, dachte Ernst und ging ins Haus. Die Suppe war längst kalt und das Fleisch, das kostbare Fleisch, sicher verbrutzelt, als Lilly endlich vor der Familie erschien. Strahlend, lächelnd und schöner als je. Habt ihr auf mich gewartet? Sie war schöner als Anna Viehgabel, musste Karl bei sich zugeben. Aber wahrscheinlich lange nicht so reich. Wie geht's, Maggie? Man wird sie behandeln. Wie alle anderen Gefangenen auch. Und das erlaubt ihr? Gesegnete Mahlzeit. Mahlzeit. Nach dem Essen ging Lilly schweigend im Salon auf und ab. Wie sieht's bei euch aus? Ernst hatte seinen Bruder in ein Gespräch über die Lage an dessen Frontabschnitt verwickelt. Keine Reserven. Elisabeth strickte. Für unsere Feldgrauen. Der Professor rauchte. Lilly fragte plötzlich. Kann man Maggie besuchen? Ohne die Frage an jemand Bestimmten zu richten. Das wird nicht gehen. Außer Ihrer Mutter und mir hat niemand die Erlaubnis, Sie zu sehen. Ich werde den Polizeichef bitten. Das wirst du nicht tun. Erstaunt und erschrocken hörten alle, dass er zum ersten Mal in seinem Leben scharf gegen Lilly wurde. Dann reise ich ab. Allgemein jähes Schweigen. Komm, Ernst, ich will sofort abreisen. Geliebtes Kind, versetz dich doch ein wenig in unsere Lage. Ich meine, versteht doch. Nein! Ich habe es satt, mich von euch wie eine Hergelaufene behandeln zu lassen. Das könnt ihr mit eurer Tochter machen, die sich nicht wehren kann, aber nicht mit mir. Wer behandelt dich denn schlecht? Ich frage, aber man antwortet mir nicht. Entweder gehöre ich zu euch, dann habt ihr mit mir über Maggie zu sprechen. Oder ich gehöre nicht hierher, dann will ich nicht stören, sondern abreisen und zwar umgehen. Aber niemand spricht doch von Maggie. Was soll man denn sprechen? Sie ist doch gefangen, sie ist doch gegen die Regierung. Papa ist auch gegen die Regierung. Dann müsst ihr auch gefangen werden. Du sprichst kühne Worte. Man hat mir erzählt, was du bei deinem letzten Münchner Besuch getan hast. Du hast deutlich gegen Tirpitz und Ludendorff gesprochen. Herr von Tirpitz ist nicht die Regierung, beste Schwägerin. Das ist gleichgültig. Eure Schwester macht genau das Gleiche wie ihr alle. Politik, wie ihr alle. Du brauchst gar nicht mit den Achseln zu zucken, lieber Karl. Ich habe die Briefe gelesen, die du an Ernst geschrieben hast. Ist es wahr oder nicht, dass du den Krieg zum Kotzen findest? Ein Mann, der seit 2 Jahren im Graben kämpft, hat das Recht auf eine Meinung. Eure Schwester kann nicht im Graben kämpfen, weil sie eine Frau ist. Daraus folgt nicht, dass sie keine Rechte hat. Natürlich hat Maggie Rechte, aber doch nicht diese. Lillys Mann saß im Sessel und streichelte den Hund. Es kann sein, dass ihr mich alle nicht kennt. In diesem Fall muss man sich kennenlernen. Ich bin keine Sozialistin. Ich weiß gar nicht genau, was das überhaupt ist, aber ich... Die Köchin kam ins Zimmer. Der Herr Professor wird am Telefon verlangt. Ja, ich komme. Lilly, die mitten im Satz unterbrochen worden war, blieb nachdenklich stehen. Leopold hatte ihr begeistert zugehört. Wie schade, dass diese schöne, elegante Schwägerin Lilly, die jetzt plötzlich auch noch kämpfen konnte, all seine Briefe unbeantwortet gelassen hatte. Theodor Schindler kam ins Zimmer zurück. Maggie ist aus der Haft entlassen. Man hat ihr nichts nachweisen können. Sie scheint wirklich nur einen harmlosen Verkehr mit diesem Koch gehabt zu haben. Man saß die halbe Nacht auf, aber Margarete kam nicht. Wenn Maggie schon um 10 entlassen wurde, müsste sie doch längst hier sein. Erst am nächsten Abend stand sie plötzlich im Zimmer. Ich will nach Berlin. Was willst du denn in Berlin? Wie ihr gesehen habt, habe ich 24 Stunden gebraucht, ehe ich mich nach allem, was sich begeben hat, entschließen konnte, zu euch zu kommen. Das haben deine Mutter und ich weniger zu sehen, als zu fühlen bekommen. Ins Krankenhaus kann ich schon deshalb nicht zurück, weil man dort Schwierigkeiten macht, mich wieder zu nehmen. Zu Hause bleiben? Ich weiß nicht. Ihr sitzt hier alle um mich herum wie ein Gerichtshof um eine Angeklagte. Aber ich bin nicht mehr angeklagt. Ich habe die Absicht, nach Berlin zu gehen. Mehr kann ich nicht sagen. Das ist neu. Darf ich fragen, von welchem Geld du diese Reise zu machen gedenkst? Ich hoffe, dass dir gewisse Ideen nicht derart den Sinn für die Wirklichkeit getrübt haben, dass du etwa annimmst, ich würde solche Ausflüge bezahlen. Ich sehe nicht ein, warum du mir verweigerst, was du meinen Brüdern gewährt hast, als du ihre Ausbildung bezahlt hast. Also erlaubt, das ist aber doch wirklich zweierlei. Das Wort Ausbildung entfesselte einen Sturm der Entrüstung, an dem sich diesmal auch Karl Schindler beteiligte. Als Maggie zu allem schwieg, konnte ihre Mutter eine Frage nicht länger zurückhalten, die sie vom ersten Augenblick an bedrückt hatte. Wird dieser Koch auch in Berlin sein? Man hat mir im Gefängnis ein Buch gegeben, in dem ich einen schönen Satz wiederfand. Wo du hingehst, da will ich auch hingehen. Wo du bleibst, da bleibe ich auch. Nach diesem Satz will ich handeln. Und wenn es auch ein wenig schwer ist, mein Verhalten zu verstehen, so bitte ich euch inständig, es zu versuchen. Ich sehe, dass du vom Teufel besessen bist. Sonst würdest du nicht wagen, in deinem Elternhaus die Heilige Schrift zu missbrauchen. Plötzlich sprang Leopold, auf den wie gewöhnlich niemand geachtet hatte, auf und drückte seiner Schwester so fest die Hand, dass sie beinahe erschrak. Aber sie hatte verstanden und lächelte ihm zu. Ich will gehen. Es gibt nur Streit, wenn wir weiterreden. Und ich will mich nicht mit euch zanken. Und die Tür fiel hinter ihr ins Schloss, noch ehe die Familie zur Besinnung kam. Aber man war doch erst am Anfang dieser Unterredung. Nein. Nein, eine Mutter muss auch ihren Stolz haben. Wer mich verschmäht, der ist meiner nicht würdig. Mag sie in dieses verfluchte Berlin gehen? Maggie ist die Beste von euch allen. Von uns allen. Ich möchte bitten, keine Kommentare zu geben. Ich bin reich, unabhängig reich. Mir könnt ihr gar nichts befehlen. Wenn ich euch sage, dass ich nach Berlin gehe, so müsst ihr vor Freude lachen. Theodor Schindler trat einen Schritt auf Lilly zu. Aber dann drehte er sich um und verließ das Zimmer. Immer wer weniger Geld hat, muss hinaus. Zuerst Maggie, dann er. Ich aber am meisten Geld, ich bleibe. Elisabeth schaute Lilly an. Ihr alter Hass gegen diese geschminkte Person wogte in ihr wie eine Flamme. Aber ihre Angst, ihre ganze Familie könne an diesem Abend auseinanderbrechen, erstickte das Feuer. Wortlos ging sie auf Karl zu, reichte ihm ihren Arm. Bitte, Mama, natürlich. Und ließ sich aus dem Zimmer führen. Du hast recht gehabt. Aber unrecht gehandelt. Ach, mir ist so wohl. Ich bin befreit. Ich könnte fliegen. Maggie hätte nicht so überstürzt weglaufen sollen. Sie hat sich herrlich benommen. Theodor Schindler kam ins Zimmer zurück. Leopold sah, dass er eine Zigarette rauchte, was er sonst nie tat. Mein Hut, mein Mantel, sagte er zu Leopold, dann wandte er sich an Lilly. Ich muss mein eigenes Haus verlassen. Du hast mich nicht nur gekränkt, du hast mich beleidigt. Ihr schlagt auf meine Freundin Maggie mit Fäusten ein und wundert euch, wenn ich meine Zähne brauche. Ich würde meiner einzigen Tochter alles Geld zu Füßen legen, das ich besitze. Aber jede Mark, die ich ihr gebe, bedeutet eine Mark Zustimmung zu ihrer Verblendung, zu Sittenlosigkeit, zu Volksverhetzung. So können wir nicht weiterreden. Lege bitte deinen Hut wieder ab. Ich habe dein Haus zu verlassen, nicht du. Und ich gehe. Kannst du mir vielleicht sagen, wie du an meiner Stelle gehandelt haben würdest? Er versuchte vergeblich, sich mit wackelnder Hand eine neue Zigarette anzuzünden. Lilly nahm ihm das Streichholz ab und gab ihm Feuer. Dein Fehler liegt tief. Warum hast du nicht gewusst, dass sich deine Tochter für öffentliche Dinge interessiert? Warum hast du ihr keinen Platz bei dir angeboten? Warum hast du sie nicht gekannt? Man kennt die Menschen nicht. Wer mir gesagt hätte, dass du mich beleidigen würdest. Abermals öffnete sich die Tür und Elisabeth trat ein. Sie war im Nachthemd, über das sie eine Jacke aus Fuchspelz gezogen hatte. Ihre Haare hingen in einem dünnen Zopf nach hinten. Es ziemt sich nicht, dass man in dieser Stunde hier unten redet und mich oben allein lässt. Sie sah Lilly nicht an. Komm, Theodor. Lilly ging rasch aus dem Zimmer. Bleibt bis morgen. Halte sie fest, sagte der Professor zu Ernst, dann führte er seine Frau hinauf. Das ist der Krieg. Ernst war seiner Frau in ihr Zimmer gefolgt. Er verwirrt uns alle. Lilly ging auf und ab und packte ihre Koffer. In meiner Kompanie war ein Mann, der war gescheiter als alle Menschen zusammen, die ich kenne. Eine kleine Kugel machte ihn tot. Ach, aber was rede ich da? Anfangs dachte ich auch, Maggie würde besser tun, den Eltern zu gehorchen. Dann hast du mich ganz durcheinander gebracht. Lilly schaute von einem Koffer auf. Und was denkst du jetzt? Ich muss auch gehorchen. Du gehorchst? Du erbärmliches Schaf. Dann werde ich dich mit allen Männern betrügen, die ich finde. Ich werde dich nicht töten, aber ich werde dich krumm schlagen, hörst du? Dass deine Hände stärker sind als dein Gehirn, das brauchst du mir nicht zu zeigen, das weiß ich. Jetzt ist es genug. Ernst nahm den Koffer und drehte ihn um, sodass Wäsche, Schuhe, Kleider und Flakons in einem wüsten Haufen in die Ecke flogen. So, jetzt wirst du schlafen, bis du wieder zu Verstand kommst. Marsch ins Bett! Du schreist wie deine Mutter. Du bist wohl verrückt, was? Sie wollte aus der Tür laufen, aber Ernst kam ihr zuvor, drehte den Schlüssel um und steckte ihn in die Tasche. Du gehst sofort ins Bett. Jetzt wird geschlafen. Er war knallrot im Gesicht. Seine Augen funkelten bösartig. Du. Lilly stand immer noch vor ihm und versuchte, ihn spöttisch und verächtlich anzusehen. Es gelang ihr nicht. Er gefiel ihr. Du. Nach einer Weile drehte sie sich um und legte sich ins Bett. Ernst betrachtete sie. Da lag ein Mensch vor ihm, keine 2 Meter von ihm entfernt, lebte, atmete, dachte nach. Aber was lebte, was dachte diese Frau? Über dem Bett hing ein Bild und Ernst erinnerte sich, dass es früher nicht dort gehangen hatte, denn das war ja sein Zimmer, in dem er 15 Jahre lang gewohnt, gespielt, geschlafen und Schulaufgaben gemacht hatte. Hier hatte man ihn gelehrt zu sprechen, sich die Zähne zu putzen und sich zu verbeugen, wenn Besuch kam. Er dachte an die Schlacht und sah die beiden französischen Kolonnen im Zusammenfluss der Straßen, die nicht vor und nicht zurück konnten, und sah die 2 Batterien, die ihre Lagen dort hineinschlugen, ganz ruhig und gleichmäßig Tausende von Menschen in Fetzen feuerten. Damals hatte er gedacht, ein einzelner Mensch sei viel, der Einzelne sei, worauf alles ankomme. Jetzt plötzlich kam ihm dieser Gedanke lächerlich vor. Wie dumm, sich um einen Menschen so zu quälen, wo es Millionen gab. Mag sie tun, was sie will. Ich kann sie nicht ändern. Mit Worten kann man eine Frau nicht halten. Mit Auseinandersetzungen ist nichts getan. Man muss ihr zeigen, dass man sie nicht braucht. Also kämpfe ich doch um sie. Ernst ging an den Tisch und schrieb auf ein Stück Papier. Morgen Abend wäre mein Urlaub sowieso zu Ende gewesen. Es ist besser, wenn ich schon jetzt gehe. Ich werde dir schreiben und ich bitte dich, schreibe mir auch. Sage mir, was du willst. Es wäre vieles leichter, wenn wir wieder eine Zeit lang zusammen leben könnten. Aber das geht nicht. Leb wohl. E. Punkt. Leb wohl. E. Punkt. Er nahm seine Mütze, drehte an der Tür aber noch einmal um und schrieb: Postskript. Das Kennzeichen dieser Zeit ist ihre Langweiligkeit. Alles hat keinen Sinn. Leb wohl. Ich liebe dich. Auf dem Bahnhof wartete er, bis ein Zug kam und fuhr an die Front zurück. 12 Tage später riss ihm eine Granate den Bauch auf. Keiner unter den Arbeitern wusste, wem die Fabrik gehörte, in der Maggie in Berlin arbeitete. Hauptsache, Mädel, dass du dein Geld kriegst. Hast du deine Tüte bekommen? Ja. Na also, hast du Wissenschaft genug? Endlich erfuhr Maggie, dass die Maschinenfabrik Spandau AG zu 1/4 einer Berliner Bank und zu 3/4 der Familie Müller gehörte, die in Westfalen auf 2 Gütern wohnte. Bis zum Kriege war das Unternehmen schlecht gegangen. Seit 1916 wurde Tag und Nacht in 3 Schichten gearbeitet. Maggie wurde in der elektrotechnischen Abteilung als Lageristin beschäftigt, brauchte also nicht an der Maschine zu arbeiten und Granaten zu drehen, wovor sie sich gefürchtet hatte. Das Lager befand sich am Ende der Halle hinter der Werkstatt der Monteure. Außer Maggie arbeiteten dort noch 2 Männer, ein Franzose und ein Russe, beides Kriegsgefangene. Jean Duval war bis zum Krieg Taxichauffeur in Paris gewesen, in Saint-Denis warteten eine Frau und 2 Kinder auf ihn. Der Russe Sergei, ein Arbeiter aus Kiew, der kein Wort Französisch und knappe 10 Worte Deutsch konnte, hörte mit strahlendem Gesicht zu. glücklich, dass sich endlich jemand mit ihm unterhielt, ob er es verstand oder nicht. Eine Woche verging, als der Meister ins Lager kam und Maggie beiseite nahm. Von mir aus kannst du den Franzosen heiraten, aber reden darfst du nicht mit ihm. Die Werksleitung hat Spione im Betrieb. Wenn man dich anzeigt, kommst du vors Militärgericht. Und dazu bist du mir zu schade. Danke auch schon. Ja, schon gut. Maggie setzte ihre Unterhaltung mit dem Franzosen flüsternd fort. Eine Woche später steckte sie Duval eben zwei französische Zeitungen zu, als plötzlich jemand hinter ihr stand. Sie drehte sich um und sah, dass es ein Dreher war, ein bleicher, stiller Mensch, der öfter ins Lager kam. Was wünschen Sie? Maggie deckte rasch die Zeitung zu, die noch auf dem Tisch lag. Der Werkspion lächelte sie an. Na, Schangel? Er tat jovial mit Duval, der ihn misstrauisch musterte. Hast dich wohl gleich gefangen nehmen lassen, damit der Krieg für dich zu Ende ist. Duval verstand ihn nicht und schaute zu Maggie hinüber. Er meint, sie übersetzte, was der Spitzel gefragt hat. La guerre serait finie pour vous. Beim letzten Wort fiel ihr ein, dass sie einen Fehler gemacht hatte. Sieh eine an, was sie nicht alles können. Da kann man ja bloß staunen. Zwei Stunden später wurde Maggie verhaftet. Zwei Beamte fesselten sie und führten sie mitten durch die Maschinenhalle ab. Auf dem Bahnsteig in Neustadt erwartete Leopold Schindler Herrn Hellenberger, der aus Berlin kam. Na, wie geht's daheim? Sie sind aber mächtig hochgeschossen. Papa ist sehr krank. Na, bin ich ja im rechten Moment gekommen. Hat er sich die Sache mit Ihrer Schwester so zu Herzen genommen? Er hat eine Magenvergiftung. Über Maggie wird gar nicht gesprochen. Wie geht's der Frau Mutter? Leopold sagte nichts. Seiner Ansicht nach war in seiner Familie überhaupt niemand mehr gesund und er sah sich in einem Altersheim aufwachsen. Eine Jugend war das nicht mehr zu nennen. Ja, Sie sehen aber verdammt schlecht aus. Man näherte sich jetzt dem Hause. Habt ihr denn so wenig zu essen? Ach, die werden doch mit gar nichts fertig zu Hause. Wie wollen Sie da mit dem Schleichhandel zurechtkommen? Sie scheinen bitter zu sein, junger Freund. Meine Generation kennt nur noch eins. Die Wut. Leopold ging rascher, um den Fremden, einen von jener Sorte, die einen ja doch nicht verstand, bald abzuliefern. Frau Schindler empfing Hellenberger schon an der Haustür und beschwor ihn flüsternd, ihrem Mann möglichst wenig über Politik zu sagen. Lenken Sie ihn ab, die Sache mit unserer Tochter zerfrisst ihn. Und dann nickte sie ihm zu, wie er die Treppe hinaufstieg. Theodor Schindler hatte sich im Bett aufgesetzt und die Lampe auf seinem Nachttisch angezündet, weil auf seinen Wunsch hin die Läden dicht geschlossen waren. Ja, es ist ja reiner Balsam, dass endlich mal ein Mann in mein Zimmer kommt. Sitz dich. Kannst ruhig rauchen. Was macht denn Michaelis? Hellenberger, der sich auf ein Gespräch über den Fall Maggie vorbereitet hatte, war auf die Frage nach dem Nachfolger Bethmann Hollwegs nicht gefasst. Ist das menschenmöglich, dass sowas Kanzler bleibt? Ein Mann, der nach seinen eigenen Worten bisher als einfacher Zeitungsleser neben dem Wagen der großen Politik hergelaufen ist. Ich kann das manchmal gar nicht glauben. Hast du von seinem Brief an den Kronprinzen gehört? Schindler warf ein Kissen auf den Boden, das ihn gedrückt hatte. Ich bin doch krank, ich lieg doch in diesem Loch. Wie soll ich denn etwas hören? Naja, dann hör. Hellenberger rückte näher an die Lampe und nahm einen Zettel aus seiner Brieftasche. Berlin, den 25. Juli. Durchlauchtigster Kronprinz, gnädigster Kronprinz und Herr. Ich bin nun 10 Tage im Amt. Das Katzbuckeln hat er ja schnell gelernt. Das konnte er schon. Also, im Amt und ich kann natürlich noch kein abschließendes Urteil haben und auch noch nicht endgültig über die Erledigung der Krise berichten. Welcher Krise? Na, so nennt der Reichskanzler die Chance, das Volk könne seinen Wunsch nach Frieden durchsetzen. Hör nur weiter. Die berüchtigte Friedensresolution ist im Reichstag mit 212 gegen 126 Stimmen angenommen worden. Aber durch meine Interpretation derselben habe ich ihr die größte Gefährlichkeit geraubt. Man kann schließlich mit der Resolution jeden Frieden machen, den man will. Das ist ein Briefchen. So interpretiert also der oberste Beamte des Reiches seine eigene Rede. Tja, die Herren wollen halt keinen Frieden. Der Krieg kostet bis jetzt 40 Milliarden. Ja, solche Zahlen verstehe ich nicht. Hast du viel Kriegsanleihen? 3/4 meines Vermögens. Und du? Ich habe meinen Bauernhof gekauft. Was sagst du eigentlich zu meiner Tochter? Bist du ihr deswegen krank geworden? Da sieht man, was man für Freunde hat. Keine Ahnung hast du von mir. Ich habe meinen Magen verdorben. Einmal wird dieser Krieg zu Ende gehen und das heißt, einmal wird die SPD an die Macht kommen. Daraus folgt, dass deine Tochter richtig liegt. Du meinst, sie wird noch Minister werden? Ich meine, es werden Zeiten kommen, in denen es der Vater dieser Tochter nicht so schwer haben dürfte wie mancher andere Mann. Hellenberger, ich spekuliere nicht mit meiner Tochter. Schindler stieg mit einem Ruck aus dem Bett. Ich habe in diesen Tagen viel über Margarete nachgedacht. Das mit dem Sozialismus ist natürlich entsetzlich. Das sind gottlose Menschen, sowas gibt's nicht für mich. Aber die Methode, der Mut, wie soll ich das sagen? Na, wer von uns geht gegen die Regierung ins Gefängnis? Ich nicht. Ich auch nicht. Aber das macht uns ja ebenso unfähig, wie wir sind. Ich gehe ja nicht mal zu meiner Tochter. Ich kann ja nicht hingehen. Ihr schmeißt mich ja sonst aus der Partei raus. Ach, wie ich alle diese scheiß Weltanschauungen hasse, die unsere letzten anständigen Empfindungen zerstören. Ich mache mir je länger, je weniger Gedanken. Ich weiß nichts und ich will auch nichts wissen. Das zeigt sich neuerdings als sehr gut für meine Gesundheit. Das Schlimmste ist, dass alles so langweilig ist, so unerträglich langweilig. Na nu? Ja, langweilig. Euer Krieg, der nur schon 3 Jahre dauert, diese blöde Schießerei, diese sinnlose, die kein Mensch mehr will. Und Herr Michaelis, der solche Briefe schreibt. Ist das vielleicht ein Gegner? Am 8. Oktober 1917 fuhr Theodor Schindler nach Berlin und begab sich gleich in den Reichstag. Ich frage den Herrn... Dittmann von den Unabhängigen. Ich frage den Herrn Staatssekretär von Kapell, ob es wahr ist, dass bei der Marine annähernd 200 Jahre Zuchthaus über Matrosen verhängt worden sind. Und ob es weiter wahr ist, dass mehrere Todesurteile vollstreckt wurden. Dass man Matrosen wegen Bekundung ihrer politischen Gesinnung erschossen hat. Immer diese demagogischen Sentimentalitäten. In jedem Heer der Welt wird gestraft. Was hat denn das mit Politik zu tun? Da kommt Michaelis. Großer Gott. Der Reichskanzler erhob sich und antwortete. Was die Ausführungen des Herrn Dittmann im Einzelnen angeht, so wird sie der Staatssekretär der Marine beantworten. Ich will hier nur so viel sagen. Mein Wort, dass ich allen Parteien mit voller Objektivität gegenüberstehe, gilt nur mit der Einschränkung, sofern diese Parteien nicht staatsgefährdende Ziele verfolgen. Die Partei der Unabhängigen steht für mich jenseits dieser Linie. Im Schützengraben auch. Darauf erhob sich der Staatssekretär von Kapelle. Es steht aktenmäßig fest, dass der Hauptagitator der aufrührerischen Matrosen im Fraktionszimmer der Unabhängigen den Abgeordneten Dittmann, Hase und Vogtner seine Pläne vorgeschlagen hat. Diesen Worten folgte ein gewaltiger Tumult, den der Sekretär mit Befriedigung beobachtete. Alles rief nach Beweisen und einen Augenblick sah die Lage für die Unabhängigen sehr unangenehm aus. Da stellte sich durch Zwischenrufe und verlegene Antworten der Regierungsbank heraus, dass der Herr Staatssekretär außerstande war, seine Behauptungen zu beweisen. Nun schlug die Stimmung um. Nehmen Sie sich in Acht, meine Herren, rief Schindler zur Regierungsbank hinauf. Es ist schon vor 100 Jahren festgestellt worden, dass Preußen nicht ein Land ist, das eine Armee, sondern eine Armee, die ein Land hat. Auch diesen Zustand ist schon einmal ein 1806 erfolgt. Die Stellung der Regierung war erschüttert. Es war offenkundig, dass der Staatssekretär von Kapelle seine diffamierenden Behauptungen aus der Luft gegriffen hatte, um die ihm verhasste Partei zu schädigen. 14 Tage darauf musste Michaelis demissionieren. Und wer wird Kanzler? Wenn Gott auf Erzberger hört, der Fürst von Bülow. Wenn er seinen im Adlon sitzenden Knecht aber nicht erhört, sein Stellvertreter auf Erden, unter den Frommen der Scheinheiligste, der Ritter Georg von Hertling. Ein Gutes hatte Michaelis. Er war seit Bestehen des Reiches der erste Kanzler, der vom Parlament, und das heißt doch quasi vom Volk, gestürzt wurde. Soll es ihm auch ausgesprochen missfallen haben. Eine Woche nach seinem Amtsantritt empfing der neue Reichskanzler Graf Hertling den Abgeordneten Schindler. Ach, hören Sie, lieber Freund. Das Gespräch hatte eine Zeit lang nur persönliche Fragen berührt. Machen Sie sich verdient. Schließlich waren beide Männer lange miteinander bekannt. Zerstreuen Sie irrige Vorstellungen, die man sich über mich machen könnte. Ich fühle mich in keiner Weise als Kanzler der gegenwärtig im Reichstag bestehenden Mehrheit von Zentrum, Liberalen und Sozialdemokraten. Sie wissen, dass ich Wahlen weder für die Stimme des Volkes halte, noch der Ansicht bin, dass das Volk klar sehen und erkennen kann. Was den sogenannten Verständigungsfrieden angeht, so ist der Krieg eine Sache der Militärs. Schindler nickte mit dem Kopf. Er hatte nichts anderes erwartet. Das war der alte Mann, der sich gleich geblieben war. Der Professor seufzte und nach einer Weile sagte er plötzlich leise: Was die Militärs angeht, so ist man hier am rechten Platz, um sich ihres Vorgängers Bismarck zu erinnern. Hertling runzelte die Stirn. Bismarck, sein alter Gegner aus dem Kulturkampf, war niemand, an den er sich gern erinnerte. Es war klug und mutig gehandelt, als Bismarck im Jahre 66 einigen Generalen in den Arm fiel, denen der Krieg nicht lange genug dauern konnte. Und er handelte wie ein Staatsmann, als er erklärte, dass Völker nicht vergeltende Gerechtigkeit zu üben, sondern Politik zu machen haben. Auch dieser Krieg muss beendet werden, und zwar mit Verständigungsfrieden, nicht mit Siegfrieden. Unsere Industrie hat vor dem Krieg ohne Belgien und Polen existiert, sie wird es doch auch nach dem Krieg können. Ja, ja, schon gut, schon gut. Hertling hörte gar nicht mehr zu. Er war Kanzler, er brauchte keine Belehrungen. Besonders nicht von Parteifreunden, die keine Karriere gemacht hatten. Als Schindler das Zimmer seines Hotels betrat, lag ein kleines gelbes Telegramm auf dem Tisch, das ihm die schwere Verwundung seines Sohnes Ernst mitteilte. Am Nachmittag kam Lilly. Der Schrecken stand ihr im Gesicht. Wir müssen es tragen. Er versuchte mit ungeschickter Bewegung, den Arm seiner Schwiegertochter vorsichtig zu streicheln. Ja, Papa. Ich glaube, die Ärzte können heutzutage sehr viel. Mein Vater, der gerade beim Kommando nach Warschau ist, hat mich angerufen. Er sagt, dass Ernst in einem guten Lazarett liegt. Er fährt morgen früh zu ihm. Ich werde ihm schreiben, ihm für seine Güte danken. Fährst du nach Hause? Um 8 Uhr. Ja, ich will mich in meine Höhle verkriechen. Ich bleibe in Berlin. Als Lilly allein war, holte sie alle Bilder ihres Mannes hervor, die sie bei sich hatte. Wenn ich morgen nicht nach Warschau kann. Je länger sie die Fotos ansah, desto schlechter fand sie alle miteinander. Wenn ich morgen nicht nach Warschau kann. Sie stand auf und zündete alle Lampen an. Wenn ich nicht spätestens morgen nach Warschau kann. Aber diesmal gelang es ihr nicht, den Schluss des Satzes zu verdrängen. Dann werde ich ihn noch weiter vergessen, wie ich ihn schon halb vergessen habe. Ich kann nicht auf die Entfernung empfinden. Ich kann es nicht. Und sie war sehr unglücklich darüber. Achtung! Maggie blieb auf ihrer Pritsche sitzen und stierte die Wand an. Haben Sie die Hausordnung nicht gelesen? Wenn ich Achtung sage, hat sich die Gefangene zu erheben. Und vor allen Dingen zu grüßen. Mit dem Gesicht zur Tür an die hintere Zellenwand zu treten und zu grüßen. Es ist in meinen Kreisen nicht üblich, dass eine Dame aufsteht, wenn ein Herr ins Zimmer kommt. Die Wärterin hat mir gesagt, dass sie sich weigern, Tüten zu kleben. Ja. Dabei könnte sie bis zu 20 Pfennig am Tag verdienen, wenn sie fleißig wäre. Warum weigern Sie sich? Ich bin eine politische Gefangene. Und ich möchte Sie bitten, mir Papier, Bücher und Tinte zu bringen. Wenn die Gefangene bis morgen Mittag keine Tüten geklebt hat, bekommt sie 3 Tage Dunkelarrest bei Wasser und Brot. Der Inspektor drehte sich um und verließ wortlos die Zelle. Am nächsten Tag holten 2 Aufseherinnen Maggie ab. Sie hatte keine Tüten geklebt. Die Zelle, in die man sie steckte, war eng, enthielt einen Kübel, einen Wasserkrug und eine Holzpritsche. Kein Fenster und war dunkel wie das Grab. Am 4. Tag führte man Margarete hinaus. Sie nahm alle Kraft zusammen, um sich nicht an die Wärterin anzulehnen, aber sie konnte kaum gehen. Man brachte sie nicht in ihre alte Zelle, sondern überwies sie im 4. Stock der Anstalt einer neuen Abteilung und einer anderen Aufseherin. Was haben Sie denn gemacht? Sie sind Sozialistin. Da kennen Sie wohl Rosa Luxemburg? Ich kenne sie nicht. Aber mein Mann kennt sie. Ich hatte sie in meiner Abteilung unter mir. Wir haben sie alle heimlich bewundert. Sie verstand auch alles. So, ihr Mann hat sie gekannt. Sind Sie denn verheiratet? Noch nicht. Mein Mann ist auch gefangen. Es geht mich nichts an. In diesen Zeiten. Hören Sie, seien Sie jetzt vernünftig. Kleben Sie 10 Tüten pro Tag. Das Übrige lassen Sie meine Sorge sein. Ich werde Ihnen auch Bücher besorgen. Am 22. Januar 1918 wurde Maggie entlassen. Als sie die Straße betrat, stand Koch unter einer Laterne. Sie sah ihn sofort, blieb stehen und konnte keinen Schritt tun. Ihre Beine zitterten nur, aber sie bewegten sich nicht. Und Koch trat auf sie zu und nahm ihr Gesicht in beide Hände und küsste Maggie lange auf den Mund. Warum weinst du denn, kleines Füchslein? Und küsste ihre Augen. Haben sie dich in dem Ollenkasten so gequält? Ja. Nein. Nein, es ist nur... dass du da bist. Wieso bist du denn da? Ich habe sie schon am 12. Januar entlassen. Bin sofort nach Berlin gekommen, mich um dich zu kümmern. Du Liebster. Du hast dich sehr verändert. Siehst wie eine Frau aus. Ich bin doch eine Frau. Ja, meine Frau. Ja. Darum will ich auch nicht mehr weinen. Siehst wie eine schöne Furie aus. Deine Komplimente sind noch ganz die alten. Ich bin auch schon tüchtig an der Arbeit. Nun komm, die Genossen sind großartig. Am 28. Januar 1918 legten in Berlin 400.000 Arbeiter und Arbeiterinnen die Arbeit nieder. Siehst du, endlich. Jetzt haben sie es kapiert. Am Nachmittag versammelten sich die Vertreter der Streikenden im großen Saal des Gewerkschaftshauses. 414 Männer. Der Vorsitzende Richard Müller leitete die Versammlung und begründete die Forderung der Arbeiter, die wie folgt lautete. Schleunige Herbeiführung des Friedens ohne Annexion, ohne Kriegsentschädigung aufgrund des Selbstbestimmungsrechts der Völker, entsprechend den Ausführungen, die dafür von dem russischen Beauftragten Trotzki in Brest-Litowsk formuliert wurden. Zuziehung von Arbeitervertretung aller Länder zu den Friedensverhandlungen und ausgiebigere Nahrungsmittelversorgung, Aufhebung des Belagerungszustandes. Genossen, seid ihr damit einverstanden? Koch saß in einer Ecke des Saales. Als er sah, dass die Forderungen angenommen wurden, stand er auf und verließ den Raum. Er hinkte noch immer stark. Ein Arbeiter, den er aus der Parteiarbeit gut kannte, rief ihm nach. Wohin gehst du? Spazieren gehe ich. Euer Streik ist doch verloren. Du bist doch verrückt. Ich bin Politiker. Du hast uns jetzt nicht zu verlassen. Ich habe nachzudenken. Dieser Streik ist verloren, weil ihr nichts von Politik versteht. Ihr habt noch nicht einmal begriffen, wer euer Gegner ist. Euer Gegner ist nicht die Regierung, sondern Herr Ludendorff. Mensch, was ihr fordern müsst, dass Ludendorff im Osten Frieden macht. Aber da lässt er 1 Million deutscher Soldaten stehen, um in der Ukraine kosakische Granden zu beschützen und Polen nicht österreichisch werden zu lassen. Und das alles tut der Mann, den man in Deutschland für einen Feldherrn hält. Während im Westen England, Frankreich und Amerika gegen unsere Schützengräben stürmen. Hättet ihr dem Volk bewiesen, dass Herr Ludendorff ein Idiot ist, dann säßt ihr jetzt in der Regierung. Willst wohl General werden, was? Wir wollen das nicht. Wir wollen, dass Schluss ist. Ach, zum Schluss machen gehören 3. Unsere Regierung, die Entente und ihr. Aber mit euch wird man ganz alleine Schluss machen. Koch behielt recht. Am 31. Januar verhängte Ludendorff über Berlin den verschärften Belagerungszustand. Am 1. Februar morgens wurden Tausende von Arbeitern verhaftet. Am Nachmittag erhielten weitere Tausende Stellungsbefehle. Am Abend wurden 7 Berliner Großbetriebe unter militärische Leitung gestellt. Am 3. Februar brachen die revolutionären Obleute den Streik ab. Aber du hast sie nicht überzeugt. Du hast sie nur vor den Kopf gestoßen. Ich werde weggehen aus Berlin. Ich werde nach Neustadt gehen. Hier bin ich doch niemand und nichts. In Neustadt kann ich vielleicht die Führung der Partei übernehmen. Der Zug blieb weit vor Neustadt liegen. Keine Einfahrt. Die grauhäutigen Passagiere, Frauen, Kinder, Urlauber stauten sich in den Gängen. Koch und Margarete stiegen aus und liefen den Bahnkörper entlang, stolpernd über Schotter und Schwellen. Der Bahnhof war durch einen verwundeten Transport gesperrt, der seit Mitternacht ausgeladen wurde. Schulknaben schleppten die Verwundeten zu Wagen, die in der Halle des Bahnhofs standen. Ist das nicht dein Bruder? Er zeigte auf einen jungen Menschen, der einen dunkelblauen Anzug und eine weiße Sanitätermütze trug. Leopold! Maggie, Herr Koch! Sie können uns einen Gefallen tun. Zu Hause nicht erzählen, dass Sie uns getroffen haben. Wird gemacht. Leopold stellte sich an das Fußende der Bahre, die an der Reihe war. Auf! Und trug die schwere Last schwankend über die Gleise. Lillis Vater hatte Wort gehalten und seinen Schwiegersohn Ernst Schindler nach Warschau geschafft, wo man ihn 2-mal operierte und schließlich rettete. Lillis Versuche, nach Warschau zu kommen, scheiterten. Das Ludendorffsche System war nun so durchbürokratisiert, dass keine Maus ohne Passierschein durchhuschen konnte. Schließlich fuhr Lilli nach Neustadt. Habt ihr umgeräumt? Frau Schindler schüttelte verwundert den Kopf. Dann habe ich mich verändert. Das Einzige, was ich wiedererkannte, war die Tür im Fremdenzimmer oben, aus der Ernst damals vor mir davonlief. Abends kam überraschend Karl an und erzählte nach Tisch von der großen Märzschlacht, die Ludendorff im Westen geschlagen hatte. Die deutschen Truppen hatten die englischen Gräben überrannt und waren in wenigen Tagen über 60 Kilometer weit vorgestoßen. 90.000 Engländer gefangen genommen. Dann war auch dieser Vorstoß an den unerschöpflichen Reserven der Entente zum Stehen gekommen. Also wieder nichts erreicht. Nichts erreicht kann man nicht sagen. Nichts Entscheidendes erreicht, muss man sagen. Dieses Mal standen uns auch Portugiesen gegenüber. Haben die uns denn auch den Krieg erklärt? Niemand gab Antwort und Lilli sprach plötzlich von etwas ganz anderem. Wozu leben wir eigentlich? Indem wir nur abwarten, was kommen wird. Seit 4 Jahren warte ich. Auf meinen Mann. Auf den Sieg, auf die Niederlage, auf den Verlust meines Vermögens, auf bessere Zeiten, auf schlechtere Zeiten, auf... Ich weiß auch nicht. Ich halte das bald nicht mehr aus. Sie ist sehr nervös, sagte Elisabeth, als Lilli das Zimmer verlassen hatte. Ernsts Verwundung scheint sie sehr erschüttert zu haben. Sie meint etwas Tieferes. Ich weiß ja auch nicht, was ich mit meiner Frau anfangen soll. Und so etwas spüren die Frauen. bis 11. August 1918. Tiefer Einbruch der Engländer mit 450 Tanks beiderseits der Straße Amiens-Saint-Quentin. In Deutschland hatte man keine Tanks gebaut. Am 8. August spricht Ludendorff vom schwarzen Tag des deutschen Heeres. Am 2. September bricht der Kaiser angesichts der Niederlage zusammen. Seine Frau schickt einen Major Niemann zu ihm, der so lange die Lage als durchaus noch erträglich schildert, bis der Kranke wieder Mut fasst. Am 12. September sickerte die Nachricht durch, Österreich beabsichtige, einen Separatfrieden zu schließen. Mir wurde heute zur beklemmenden Gewissheit, schrieb der Major Niemann an diesem Abend in sein Tagebuch, dass die Nerven des Unermüdlichen, damit meinte er Ludendorff, überspannt sind. Am 26. meldete jemand, im französischen Heer sei die Lungenpest ausgebrochen. Hoffen wir, dass es wahr ist, sagte Ludendorff zu einigen Offizieren. Die Meldung wurde dementiert. Am 28. sah Ludendorff keinen Ausweg mehr und beschloss, der Regierung zu befehlen, sofort ein Waffenstillstandsangebot an die Feindmächte hinausgehen zu lassen. Gleichzeitig beschloss er eine Umbildung der Regierung. Der Reichskanzler solle Katholiken, Sozialdemokraten, alles, was es nur im Reichstag an Opposition gab, in die Regierung nehmen und parlamentarisch regieren. Man hatte zwar gern allein gesiegt, aber zur Verantwortung der Niederlage sollte das ganze Volk herangezogen werden. Der neue Reichskanzler, Prinz Max von Baden, musste nach immer wiederholten Pressionen durch die oberste Heeresleitung schließlich nachgeben. In der Nacht auf den 4. Oktober ging das Waffenstillstandsangebot hinaus. Ludendorff hatte einen letzten Sieg erfochten, aber diesmal über sein eigenes Volk. Es ist der Rathenau auch noch wahnsinnig geworden. Hellenberger warf die Zeitung wütend auf den Tisch. Schindler setzte seine Zwicke auf und las den berühmt gewordenen Artikel, der mit den Worten begann. Der Schritt der Heeresleitung war übereilt. Wir alle wollen Frieden. Wir, die wenigen, haben gemahnt und gewarnt, als keine Regierung daran dachte, der Wahrheit ins Auge zu blicken. Nun hat man sich hinreißen lassen. Im unreifen Augenblick, im unreifen Entschluss. Nicht im Weichen muss man die Verhandlungen beginnen, sondern zuerst die Front befestigen. Der Gegner muss sehen, dass der neue Geist des Volkes auch den Geist und Willen der Kämpfenden kräftigt. Wir sind gewichen, aber nicht geschlagen. Das ist doch Wahnsinn. Das ist ganz richtig. Unsere Großmannssucht hat uns den Krieg auf den Hals gebracht. Unsere Militärs haben den Krieg geführt, bis sie nicht mehr weiter konnten und die Nerven verloren. Und jetzt sollen wir wieder gehorchen und die Nerven gefälligst auch verlieren. Wenn sie einer nicht verliert, wie dieser Rathenau, dann gilt er als wahnsinnig. Ja, aber es muss doch jetzt Schluss sein. Es kommt mir alles albern vor, dass du als Zivilist jetzt den Militärs zurufst, kämpfen sie weiter. Weil die Militärs uns, die sie immer verachtet haben, mit der weißen Fahne losschicken wollen. Sollen sie gefälligst selber überbringen. Nein, Schluss um jeden Preis. Ja, Preis. Der Preis ist klar. Die Entente wird Deutschland vernichten. Als Theodor Schindler am Mittag des 10. Oktober wieder nach Neustadt kam, saßen im Vorplatz seines Hauses mehrere junge Leute. Ein jüngerer Mensch erhob sich und antwortete, das katholische Volk werde nicht dulden, dass dem Herrn Professor etwas geschehe. Seine Kameraden und er seien die Wache für ihn und das Haus. Erst jetzt sah der Professor, dass man auch bei ihm während der Nacht sämtliche Fenster im Erdgeschoss eingeschmissen hatte. Wissen Sie, meine Herren, ich kann noch ganz gut zielen. Wenn die Burschen wieder Steine werfen, da werde ich auch etwas werfen, aber so etwas Piff-Paff-artiges. Die Männer lachten und Schindler befahl, Bier holen zu lassen. Dann stieg er zu seiner Frau in den ersten Stock hinauf. Ganz von selber sind sie gekommen. Siehst du, das Volk wird uns nicht verlassen. Der Kegelclub da unten wird uns sicher retten. Aber gerührt war er doch. Eine Woche später kam Ernst. Da er noch nicht gehen konnte, wurde ihm der Salon im Erdgeschoss ausgeräumt und das Schlafzimmer eingerichtet. Frau Schindler und Therese, die Köchin, auch Lilli, schleppten die schweren Möbel. Leopold, ich finde es unglaublich von dir. Dein Bruder, der auch für dich so schwer verwundet worden ist, kommt in sein Elternhaus zurück und du sitzt hier herum und liest diese schrecklichen modernen Bücher, anstatt uns schwachen Frauen zu helfen. Leopold klappte Nietzsches Zarathustra zu und stand auf. Bitte, ich helfe gern. Dein mürrisches Gesicht ist beleidigend. Ich werde mir dieses Gesicht nicht länger gefallen lassen. Ich bin niedergeschlagen. Du hast keinen Grund dazu. Nimm dir ein Beispiel an diesen tapferen jungen Männern, die spontan gekommen sind, um deinen Vater zu beschützen. Die Art, wie diese Männer hier nebenan den Soldaten spielen, statt den Kameraden, bekümmert mich eben. Dir wäre wohl lieber, man würde uns das Haus stürmen und deinem Vater und mir Gott weiß was antun. Dreh mir doch nicht die Worte im Mund herum, Mama. Natürlich bin ich froh, dass Papas Leben beschützt wird. Du bist uns fremd. Du bist anders als deine Geschwister. Ist etwa die Heimkehr deines Bruders kein Grund zur Freude für dich? Willst du deinen Eltern nicht auch Freude machen? Ich kann meine Augen nicht schließen. Und selbst wenn ich sie schließe, denken meine Gedanken weiter. Leopold war ein schöner Junge, wenn er so dastand. Sah es seine Mutter nicht? Wenn du eine Spur von Herz hättest, würdest du dich doppelt anstrengen, um den Schmerz einer Mutter über ihre verlorene Tochter zu lindern. Weißt du, dass Maggie in Neustadt ist? Wo? In der Stadt, mit Koch. Das fehlt ja noch. Vielleicht hat sie die Steine in unser Fenster geworfen. Wenn man einmal sinkt, dann ist kein Halten mehr. Du kannst schreckliche Worte sagen, Mama, wenn du erregt bist. Elisabeth senkte die Augen. Ich bin nicht allein, Gott sei Dank. Wenn mich auch alle meine Kinder verlassen, kommt das fromme Volk zu mir. Wie diese herrlichen Männer da draußen. Leopold verließ das Zimmer. Als er über den Flur ging, auf dem die Wache saß, schaute er die Männer nicht an. Der Teufel soll sie holen, dachte er. Weil sie wieder einmal nicht wissen, was sie tun. Als er am Morgen des 9. November ins Erdgeschoss hinabstieg, sah Schindler, dass die Wache im Begriff war, sein Haus zu verlassen. Wollen die Herren Feierabend machen? Ich weiß auch nicht recht, Herr Professor. Ja, ja, geht mir schon voraus. Ich weiß auch nicht recht. Aber eben ist ein Mädel da gewesen und hat gesagt, es sei Revolution. Na, dann gehen Sie mal, damit Sie nicht zu spät kommen. Ich komme dann bestimmt wieder. Der Professor schlurfte zum Telefon und rief das Parteilokal an. Herr Pfeiffer, der Sekretär, war am Apparat. War Herr Pfeiffer nicht damals mit Rechtsanwalt Lauer in seinem Hause gewesen? Natürlich, am ersten Kriegstag. Der Krieg ist aus, Herr Pfeiffer. Oh, lieber Gott, da ist noch viel mehr aus. Erzählen Sie mal. In der Nacht hat sich in der Kaserne ein Soldatenrat konstituiert. Der Vorsitzende heißt Koch. Ja, ich höre. Dieser Koch hat vor einer Stunde die letzten Fabriken zum Streik angestiftet und den Bahnhof und die Post besetzt. Stehen die Sozialdemokraten dahin? Nein, Diehl und Grauert, unsere Ortssozis, haben sich ausdrücklich von ihm losgesagt. Den Sozialdemokraten ist der Mann zu revolutionär. Danke, Herr Pfeiffer. Herr Professor, der Herr Doktor aus der Hauptstadt ist da. Welcher Doktor? Na, der Herr Rechtsanwalt doch, Herr Professor, in Ihrem Zimmer. Ja, wie du willst, Sie sehen ja so feierlich aus. Was führt Sie denn herüber? Das Wohl des Landes. Er sprach also auch feierlich. Dann zog er Schindler in eine Ecke und trug ihm flüsternd die Bitte des Zentrums vor, Schindler möge in einem Kabinett, das allerspätestens am kommenden Morgen gebildet werden müsse, einen Ministerposten annehmen. Wer soll denn sonst noch in das Kabinett? Zwei Zentrumsleute, zwei Demokraten und vier Sozialdemokraten. Es ist der besondere Wunsch der Sozialdemokraten, dass gerade Sie ins Kabinett eintreten. Und warum machen Sie das nicht selber, lieber wie du willst? Sie als Chef der Landespartei. Ich kann nicht regieren. Ich bin ein einfacher Mann. Ich kann das nicht. Außerdem bin ich Monarchist. Ich auch. Ja, natürlich, natürlich. Männer wie wir können nicht von heute auf morgen verbrennen, was wir angebetet haben. Angebetet ist ein starkes Wort. Das meine ich ja auch nicht. Wir müssen uns klar machen, dass die alten Zeiten kaputt sind. Jetzt kann man nur noch eins tun. Retten, was zu retten ist. Aber unter uns allen können nur Sie das tun. Plötzlich ist man bei euch der Ansicht, dass ich etwas kann, lieber Professor. Liedowild begann einen längeren Vortrag zu halten. Schindler habe sich durch seine mutige Opposition, besonders durch seinen Kampf gegen den U-Boot-Krieg, hört. Beim einfachen Volk populär gemacht. Und diese Chance muss doch jetzt ausgenützt werden. Geben Sie mir die Hand. Sie sind der Mann, der viel retten kann. Sagen Sie zu. Unter zwei Bedingungen. Erstens möchte ich die volle Wahrheit wissen, warum Sie den Posten nicht nehmen. Wie du willst, schaute Schindler mit seinen blauen, ehrlichen Kinderaugen an. Ich habe Ihnen gesagt, ich kann nicht regieren und meine Frau passt auch nicht auf einen solchen Platz. Er putzte sich mit gewaltigem Lärm die Nase. Schindler sah den Rechtsanwalt an und fühlte, dass er die Wahrheit gesagt hatte. Dieser treuherzige Biedermann hielt nach wie vor Regieren für etwas, das nur höheren Menschen vorbehalten ist. Dieser Widuwild war der geborene Untertan, wie ihn Schindler zeitlebens verachtet hatte. Meine zweite Bedingung ist, dass die Sozialdemokraten selber herkommen und mir den Posten antragen. In der Nacht wurde heftig geschossen. Am Morgen lag die Stadt ruhig, es hieß, es sei auf Plünderer geschossen worden, aber wo geplündert worden war und wer geplündert hatte, wusste niemand. Schindler saß in seinem Zimmer und wartete. Er versuchte, ein Buch zu lesen, aber er war zu aufgeregt. Um 12 Uhr fuhr ein Auto vor. Der Abgeordnete reckte sich in seinem Stuhl und sah Diehl von den Gewerkschaften und den Chef der Sozialdemokratischen Landespartei, Jakob Grauert, aussteigen. Rauchen die Herren? Diehl dankte, aber Grauert nahm eine Zigarre und setzte sie umständlich in Brand. Herr Professor, wir sind gekommen. Die Unterredung dauerte 2 Stunden. Schindler, der sich auf harte Kämpfe gefasst machte, konnte seine Verwunderung kaum verbergen. Sehen Sie das so? Bitte. Alle Forderungen, die er stellte, wurden glatt bewilligt. Aber selbstverständlich. Nur in Personalfragen gab es einige Debatten. Hier einigte man sich dann auf die Formulierung. Also provisorisch. Provisorischer Präsident, provisorischer Leiter. Von sozialistischen Maßnahmen, gegen die Schindler allerlei Einwände parat hielt, war überhaupt nicht die Rede. Das überlassen wir am besten der künftigen Reichsregierung. Zum Schluss setzten sich die drei Männer um Schindlers runden Tisch, um den Aufruf zu redigieren, den die neue Regierung anschlagen lassen wollte. Wieso, dachte der Professor, biedern sich diese Männer eigentlich so an? Warum wollten sie, die doch die Macht, alle nur wünschbare Macht hatten, diese Macht teilen? Sind sie nun klug genug, dies zu tun? Oder nicht klug genug, es zu lassen? Er fand keine Antwort und half dem höflich ablehnenden Grauert etwas zerstreut in den sehr dünnen Mantel. Danke, danke, danke. Da ist ein Mann und möchte einen Herrn Grauert sprechen. Unter vier Augen, hat er gesagt. 10 Minuten später kam Grauert zu Schindler zurück, der mit Diehl gewartet hatte. Der Soldatenrat von Neustadt. Den ein gewisser Koch führt. Hat einen Putsch gegen unsere neue Regierung gemacht und die Ausgänge der Stadt besetzt. Was? Jetzt sind wir also erstmal gefangen. Was werden die Herren tun? Das wird in Ordnung gebracht. Deal fackelte nicht. Das Postamt hielten die Aufständischen besetzt, aber es gab noch Fahrräder in der Stadt und in der Nacht radelten zwei junge Leute einen kleinen Feldweg hinunter und benachrichtigten das Militärkommando der nächsten Stadt. Parole? Rosa Luxemburg. Um Mitternacht besichtigte Koch die Wachen. Die Posten waren begeistert und kein Mann fehlte. Hast du Nachrichten aus Berlin, Chef? Dort hat Scheidemann schon die Republik ausgerufen. Hurra! Es dauert nicht mehr lange, dann haben wir es geschafft. Um 6 Uhr morgens wurde Koch gemeldet, dass Militär gegen die Stadt rücke. Er hatte sich gerade zum Schlafen hingelegt und stand sofort auf. Was willst du tun? Es gibt nur eine Möglichkeit. Man muss den Truppen entgegengehen, versuchen sie von ihren Führern zu trennen. Die müssen doch begreifen, dass sie zu uns gehören. Sie werden dich töten. Aber ich lass dich nicht gehen, ich halte dich fest. Nur weil Deal eine Torheit macht, müsst ihr eine andere machen. Seid ihr denn alle verrückt geworden? Wenn geschossen wird, werden wir zuerst schießen. Das ist doch Wahnsinn! Die haben Kanonen und die haben noch nicht mal Maschinengewehre. Mit was wollt ihr denn schießen? Sei still, ich habe dir gesagt, dass ich nur diesen Weg habe. Soll ich zu Deal gehen, mich unterwerfen? Soll ich meine Arbeiter da draußen an die Bürger verraten? Das ist doch keine Politik, was du da machst! Es ist deutsch. Wir handeln nicht mehr vernünftig, sondern aus Überzeugung. Aber das ist ja auch Quatsch, was ich da sage. Wenn es mir gelingt, die Truppen zu überzeugen, können wir Deal zwingen, das Ministerium Theodor Schindler zu stürzen. Es muss uns gelingen, die Truppen zu überzeugen. Die Revolution brennt in ganz Deutschland, die werden doch nicht auf uns schießen. Maggie sah zu, wie Koch und ein junger Arbeiter einen Lastwagen bestiegen, den ein graubärtiger Soldat steuerte. Als das Auto abfuhr, hörte sie die Leute auf der Straße jubeln. Wenn sie nicht auf euch hören wollen, dann kriegen sie es mit uns zu tun. Die Stadt ist unser! Beim letzten Posten an der Landstraße ließ Koch den Wagen halten und wartete. Um 8 Uhr sah man die Regierungstruppen, ein Regiment Infanterie, anmarschieren. Hinter der ersten Kompanie ganz allein ein Hauptmann, hinter der zweiten hoch zu Ross der Oberst. Koch kniff die Augen zusammen, an Widerstand war nicht zu denken. Seine Wache war nur 40 Mann stark und völlig ungeschützt. Neben der Landstraße lief ein Fluss. Wir haben einen Fehler gemacht. Wir hätten uns weiter rückwärts bei der Brücke aufstellen sollen. Was machen wir, wenn dich die Soldaten auslachen, statt dir zuzuhören? Ich bleibe hier stehen und rede und verhandle. Wenn du siehst, dass ich keinen Erfolg habe, dann ziehst du dich mit der Wache zurück. Was geschieht mit dir? Schlimmstenfalls werden sie mich fangen und einsperren. Inzwischen könnt ihr die Stadt erreichen und euch dort zerstreuen. Die Männer um ihn herum schwiegen. Koch sah plötzlich ganz deutlich Deals Gesicht vor sich. Eine gesunde Mischung aus List, Gleichgültigkeit und Brutalität. Er war Arbeiter gewesen, ehe er Parteifunktionär wurde. Nun hatte er sich zum Minister gemacht und ließ Truppen gegen die Arbeiter marschieren. Die kaiserlichen Truppen. Das Ganze halt! Sie waren heran, hielten. Koch kletterte auf das Verdeck über dem Führersitz des Lastwagens, um für alle Soldaten sichtbar zu sein. Kameraden! Wisst ihr eigentlich, was man mit euch vorhat? Die Soldaten und sogar der Hauptmann schauten Koch verwundert an. Man war auf Kugeln gefasst, nicht auf eine Ansprache. Koch sah es und in diesem Moment wurde ihm frei fast leichtsinnig zumute. Kameraden! In unserer Stadt hatten wir in fast allen Städten unseres Vaterlandes der Arbeiter- und Soldatenrat die Regierungsgewalt übernommen. Wir als die gewählten Vorsitzenden dieser Behörde fordern euch auf, den von euch gewählten Soldatenrat zu Verhandlungen zu uns zu schicken. Man hat euch falsche Nachrichten über unsere Stadt zugetragen. Wir wissen das, aber wir sind hierher gekommen und wollen euch die Wahrheit sagen. Der Oberst hatte vornübergebeugt im Sattel das Gelände betrachtet. Jetzt klopfte er seinem Pferd auf den Hals, ritt um die erste Kompanie herum, nahm die Zügel auf und hielt direkt neben Koch, der auf dem hohen Verdeck des Wagens über ihm stand. Die neue Regierung, die euch hierher befohlen hat, ist ohne Zustimmung! Oh, Hund. Der Oberst richtete sich kerzengerade in den Bügeln auf. Wirst du mich sofort grüßen? Koch deutete mit dem Zeigefinger der linken Hand auf den Oberst, ohne ihn anzusehen. Ohne Zustimmung der rechtmäßigen Behörde! Ohne Zustimmung der rechtmäßigen Behörde! Wenn wir dir den Arsch bis zum Stehkragen aufreißen. Kameraden! In diesem Augenblick riss ihn der Oberst so heftig am Bein, dass Koch vom Verdeck herabstürzte. Das Folgende ereignete sich in wenigen Sekunden. Koch wollte sich erheben, da schlug ihm der Oberst den Säbel über den Kopf. 2, 4, 6 Fäuste packten den blutüberströmten Mann. Immer 2 Soldaten gaben den schon halb bewusstlosen nach hinten weiter, bis die letzten, die am Ufer des Flusses standen, ihn ins Wasser schleuderten, wo er unterging. Noch eine Sekunde lang war das Rollen eines Donnerschlags in Kochs Ohren. Maggie rief etwas, das er nicht verstand. Dann blieb sein Herz stehen. Die Kämpfe in der Stadt dauerten 6 Stunden und waren blutig. Am Nachmittag war die neue Regierung Schindler Sieger. Gehst du jetzt wieder nach Berlin? Nach Berlin. Als ihr kämpftet, war keiner da. Aber als man eure Männer beerdigte, lief plötzlich das ganze Volk hinterher und machte ein trauriges Gesicht. Maggie, kannst du nicht hierbleiben? Wenn du älter bist, wirst du verstehen, warum ich aus dieser Stadt fliehe. Man hat uns hier nicht besiegt, sondern ermordet. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich weiß nur, dass ich fliehen muss. Weitergehen, weitergehen! Leopold sah auf. Vor ihm ein Soldat. Ein junger Bursche von knapp 20 Jahren mit einem Stahlhelm, der ihm zu groß war und die Hälfte seines kleinen Gesichts bedeckte. Leopold musste lachen. Mach bloß, dass du weiterkommst! Leopold ging weiter. Als er 10 Schritte gegangen war, hätte er heulen können über seine Feigheit. Er hätte diesem Lausekerl antworten sollen. Machen Sie, dass Sie weiterkommen. Oder benehmen Sie sich gefälligst anständig gegen einen Bürger unserer Stadt. Aber diese Antwort hat er nicht gegeben. Theodor Schindler. Hörspiel nach dem gleichnamigen Roman von Bernhard von Brentano. Es sprachen Pinkas Braun, Hans Pätsch, Anne-Dore Duber und viele andere. Regie Gerd Westphal. Hessischer Rundfunk 1960.